With the 24th selection in the 2005 NFL Draft, the Green Bay Packers select Aaron Rodgers, quarterback of California. The final snap of Super Bowl 45. The Green Bay Packers have won the Super Bowl. The Lombardi Trophy is coming home. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge vom Packers Talk Germany. Heute mit den Themen GFL und Free Agency Moves. Zusammen mit dem Sebastian. Hallo. Und mir, dem Nick. Und zu Gast haben wir heute den Roman Motzkus. Ja, schönen guten Abend oder schönen guten Tag. Ja, kommt drauf an, wann die Leute das hören, ne? Genau, deswegen für alle herzlich willkommen. Ja, Roman Motzkus müssen wir wahrscheinlich nicht weiter vorstellen, dann ist der bekannten Gesichter von RAN NFL bei ProSieben Max und ProSieben. Wir freuen uns erstmal, Roman, dass du dabei bist bei uns und diese Geschichte hier mitmachst. Das ist echt toll für uns. Vielleicht sagst du gerade noch ein paar Sätze zu dir selber. Du bist im Football ziemlich rumgekommen, hast einiges erlebt, nicht nur als Aktiver, auch als Funktionär. Vielleicht zwei, drei Sätze einmal so zu deiner Football-Geschichte zur Einführung. Ja, gerne doch. Also herzlich willkommen nochmal an alle draußen, die sich für Football und natürlich auch explizit für die Packers interessieren. Ja, ich bin relativ spät eigentlich zum Football gekommen. Ich war schon 18 Jahre alt und habe dann über einen Arbeitskollegen meines Bruders den Einstieg zum Football gefunden. Fand das ganz toll, weil ich 1985 mein erstes Footballspiel mal gesehen habe. Das war der Super Bowl der Bears gegen die Patriots. Mhm. Und bin dann zweieinhalb Jahre später dazugekommen. Hab dann 30 Jahre meines Lebens im Football verbracht, als Spieler, als Kommentator, als Reporter, als Funktionär, als fast alles sozusagen, Promoter, und habe jetzt den Weg dann wieder zurückgefunden, nachdem ich jahrelang bei der NFL Europe und im Umfeld dort schon als Reporter gearbeitet habe, dann eine ganz große Pause war zwischen 2007 und 2015, wo ich eigentlich nur noch offline zu hören war, das heißt also im Stadion. Und ja, seit 2015 bin ich bei RAN NFL. Das hat der ein oder andere vielleicht schon mitbekommen. Und freue mich, dass ich jetzt meiner Leidenschaft und meinem Hobby nachgehen darf und über Football reden darf. Und das auch noch vor so einer großen und tollen Community, weil da macht es richtig Spaß, das Feedback auch direkt zurückzubekommen. Und was Schöneres kann man sich eigentlich nicht vorstellen, wenn man mit seinem Hobby so verbunden sein kann. Ja, super, großartig. Danke für die Worte erstmal. Und du hast ja, Fernsehen ist die eine Sache, aber seit letztem Jahr bist du ja auch unter die Autoren gegangen mit deinem Buch Romo 83. Johannes, dein Verleger, den hatten wir vor zwei Folgen, glaube ich, schon mal als Gast. Er hat so ein bisschen erzählt, wie er dich denn zum Buchschreiben und zum Autoren gebracht hat. Eine interessante Geschichte, die wir jetzt von einer Seite kennengelernt haben, aber natürlich noch nicht vom Autoren selbst. Wie war das denn für dich? Ich meine, ein Buchschreiben träumen vielleicht viele von euch, sagen sich, das könnte ich mal machen. Aber wie war es im Endeffekt für dich, zum Autor zu werden? Oder wie musste er dich überzeugen? Ja, das war eigentlich für mich ziemlich abwegig. Als ich während der Saison von Johannes über einen Chat, bei dem wir über Fantasy-Football schreiben, bei Twitter, mit ganz vielen anderen Verrückten, sind wir ja da in einer Fantasy-Liga. Und da hat er mich dann irgendwann mal angesprochen, ob das nicht eine Idee wäre. Er wurde von mehreren Leuten aus der Community oder aus seinem Umfeld auch gefragt, weil er gesagt hat, dass er mit mir mal Kontakt hatte, würden gern mehr von mir erfahren. Und er hatte die Idee, dass ich ein Buch schreibe. Und da habe ich gesagt, ja, kann man theoretisch machen, aber wer will denn das lesen? Also kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, dass die Leute das interessiert, was ich im Football gemacht habe oder was ich allgemein überhaupt gemacht habe. Und dann kam Johannes irgendwann, ich glaube, September 2016 das erste Mal gewesen sein. Dann haben wir im Oktober nochmal ernsthafter gesprochen oder geschrieben. Und da habe ich dann gesagt, so gut, Johannes, dann melde dich bitte aber mal nach dem Super Bowl irgendwann, weil jetzt während der Saison habe ich eh keine Zeit dafür. Dann dauerte es, glaube ich, zwei oder drei Tage nach dem Super Bowl 2017 im Januar oder beziehungsweise Februar war es ja dann schon. Und da schrieb er mich dann an und haben wir auch telefoniert. Und dann habe ich mir das Ganze so durch den Kopf gehen lassen und habe mir überlegt, was er da von mir möchte, was er sich so vorgestellt hatte, was ich denn überhaupt schreiben könnte. Und dann haben wir uns im März hier in Berlin bei mir zu Hause getroffen, haben uns hingesetzt, haben uns da gut zwei oder drei Stunden lange unterhalten. Er hat mir auch natürlich dann als Verleger, also das Professionelle dann auch näher gebracht, hat mir einen Vertrag gezeigt. Der war wirklich sehr autorenfreundlich und wirklich sehr fair. Und das schätze ich auch sehr an Johannes, dass er wirklich immer mit offenen Karten spielt und da den Autoren auch in den Mittelpunkt stellt. Und dann habe ich mir ernsthaft Gedanken gemacht und habe gesagt, okay, dann machst du das jetzt. Wir hatten als Deadline den Sommer 2017 fertig zu sein. Das war März 2017, habe ich gesagt, okay, es sind so 4-5 Monate. Er wollte 100 Seiten haben, können wir vielleicht schaffen. Und da ich den Anspruch hatte, dass ich das Buch dann auch alleine schreiben möchte, weil es meine Geschichte ist, dann brauche ich nicht jemanden meine Geschichte erzählen, der es für mich aufschreibt. Ich muss es wieder Korrektur lesen. Ist natürlich auch eine Frage, dann, wenn jemand für dich schreibt, dann musst du den noch bezahlen. Das hatte ich, dann kommt der Schotte in mir durch, wollte ich dann auch nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das Thema, sammle mir meine Geschichten zusammen und dann fange ich an. Und dann dauerte es eine ganze Weile, bis ich überhaupt die richtigen Themen zusammengefunden habe und bis ich dann angefangen habe zu schreiben. Und wie es so ist bei so einer Geschichte, du hast so lange kein Problem, bis du ein Problem hast, und zwar bis du dann plötzlich in Zeitnot bist. Ja, also du hast so lange ein Motivationsproblem, bis du ein Zeitproblem bekommst, und dann ging es auf einmal ratzfatz. Dann habe ich die letzten 8 Wochen fast jeden Tag am Abend geschrieben, weil ich habe ja tagsüber auch noch ein bisschen was zu tun, habe Familie, noch einen Job und habe dann natürlich auch mein privates Leben noch und habe dann abends hier gesessen und immer so 2-3 Stunden. Und dann kam noch eine nette Geschichte, als ich mein Buch abgegeben habe, das war genau an meinem Geburtstag, am 6. August habe ich die letzten Zeilen geschrieben, die abgegeben, und 2 Tage später kam dann Johannes und sagte, wir haben ein Problem. Da habe ich gedacht, nein, bitte nicht noch mehr schreiben, weil ich hatte ja die Vorgabe, ungefähr 100 Seiten Taschenbuch zusammenzukriegen. Und dann sagte er, du hast anscheinend eine falsche Formatvorlage gehabt, weil ich habe mir nämlich das Falsche runtergeladen. Ich habe dann deutlich mehr geschrieben als die 100 Seiten, und dann haben wir nochmal schön fleißig gelacht und haben uns dann geeinigt, dass wir das Buch so in dieser Art dann auch rausbringen werden. Das musste dann halt 2-3 Euro teurer werden. Aber ich habe mir gesagt, wer sich für mich interessiert, der gibt auch statt 12,95 15 oder 14,95 aus und liest sich die Geschichte durch. Und es wäre schade gewesen, wenn man da hätte was rausnehmen müssen. Ja, und so wurde dann aus einer fixen Idee via Twitter kennengelernt ein Buch, was ich jetzt in meinen Händen halten kann und sage, jetzt bin ich Autor. Und ich fand das halt eine schöne Geschichte. Auch egal, ob das Buch jetzt tausendfach verkauft wird oder nicht, ist es für mich eine schöne Sache, dass ich mein Leben, mein Football-Leben, so heißt es ja auch, zusammengefasst habe, die ersten 30 Jahre davon, und wenn man sich dann wirklich bewusst wird, 30 Jahre Football, so lange leben manche Leute noch nicht mal hier auf dieser Erde, da bin ich dann schon ein bisschen vor mir selbst ergraut und ehrwürdig niedergekniet, dass ich so lange da ausgehalten habe, aber ich bin noch längst nicht am Ende. Ja, auf jeden Fall. Also ist ein super Buch, und ich muss sagen, zum Thema in der Hand halten, ich halte es gerade in der Hand. Ja, sehr schön. Und du bist einer, der es gekauft haben. Sehr, vielen Dank. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich es nicht gekauft habe, sondern in einem Gewinnspiel gewonnen. Aber ich habe andere Bücher vom Randbreiten Verlag, mir den Rest gekauft, den ich noch nicht habe. Aber du hast am Ende geschrieben, hast du auch über deine Zeit geschrieben, wie du zu rangekommen bist. Jetzt hattest du eben gesagt, du arbeitest ja auch tagsüber. Wie läuft denn das bei dir? Arbeitest du komplett für RAN oder machst du was ganz anderes? Im Buch schreibst du ja auch viel, dass du in der Presse und in den Medien gearbeitet hast. Ja, also ich habe immer während meiner aktiven Zeit schon angefangen zu schreiben. Das hat man in dem Buch ja auch mitbekommen, dass ich also erst anfange, über Kolumnen zu schreiben für Zeitungen. Dann habe ich Radio und Privatfernsehen, also Lokalfernsehen gemacht und auch mal für die ARD gearbeitet, aber das war immer nebenbei. Also mein Hauptjob ist hier in Berlin. Ich bin selbstständig mit einem Partner zusammen und ich verkaufe und service Telefonanlagen und Datennetze, also im weiteren Bereich ITK, also alles, was so Kommunikationstechnik ist. Das ist mein Job und den mache ich auch sehr gerne und bin da schon seit 2004 selbstständig auf dem Markt, habe das auch mal gelernt. Und ohne diesen Job hätte ich alles andere wahrscheinlich nicht machen können und vor allen Dingen auch ohne die Unterstützung meines Geschäftspartners Marc, mit dem ich da wirklich eine schöne Abmachung habe, dass ich halt montags ein bisschen später ins Büro kommen kann während der NFL-Saison, weil ich ja den Rückflug aus München dann immer noch vor mir habe. Und es ist aber wirklich so, mein Tagesablauf während der Saison kann ich ja mal kurz abreißen. Also sonntags bin ich so gegen 14, 15, 16 Uhr fliege ich nach München. mache dann ein bisschen Ruhe noch und dann kommt die Sendung. Dann fliege ich am nächsten Morgen um 7 Uhr wieder zurück. Also egal, ob ich das erste oder zweite Spiel mache, ich bin um 7 Uhr im Flieger. Gehe dann direkt ins Büro, arbeite dann bis circa 17 Uhr, komme nach Hause, wird dann, der Montag ist dann relativ kurz und dann geht's los. Dienstag habe ich meine Show mit Chris Höp zusammen bei Facebook und Twitter, die Kickoff-Show, die hat ja auch der ein oder andere, gerade ihr ja auch schon, das ein oder andere Mal gesehen und vor allen Dingen auch schön unterstützt mit eurem Video. Dürft ihr gerne wieder machen, hat mir Chris vorhin gesagt. Wir werden jetzt in der Offseason ja auch noch hoffentlich von euch ein bisschen was hören von den Packers Germany. Da kann Sebastian wahrscheinlich mehr zu sagen, aber ich glaube, da gab es ja auch schon Gespräche zu. Genau. Es wird was kommen, das können wir schon versprechen. Aber da werden wir mit dir und Chris nochmal drüber reden wahrscheinlich. Genau, das ist sehr schön auf jeden Fall. Das freut mich sehr. Also Dienstags Kickoff-Show, Mittwoch ist mein Sporttag. Da während der NFL-Saison ist ja eigentlich Winter, da spiele ich dann einmal die Woche Eishockey. Weil irgendwas Sportliches muss ich tun. Football geht leider nicht mehr und das Gleiten auf dem Eis, das geht noch einigermaßen. Ja, und dann geht's los. Donnerstag, Freitag, Samstag sitze ich dann abends hier. Also wie gesagt, Montag bis Freitag ganz normal sonst im Büro und Donnerstag, Freitag, Samstagabend sitze ich dann hier auf meiner Couch mit dem iPad in der Hand und mit meinen Zettelchen und Stift und bereite mich für das jeweilige Spiel vor und fliege dann am Sonntag, wie gesagt, hin. Also das ist so wirklich von September bis Anfang Februar mein Ablauf. Letztes Jahr war es dann doch so, dass ich zu Weihnachten zu Hause war, also Heiligabend brauchte ich mal nicht arbeiten. Ansonsten freue ich mich ja auch wirklich über jeden Einsatz. Ich mache das sehr gerne. Das Einzige, was ein bisschen leidet, ist das Privatleben. Aber das nehme ich sehr gerne in Kauf. Das kann ich auch irgendwie anders unterbringen, beziehungsweise auch während der NFL-Offseason dann pflegen. Meine Freunde haben da ein Glück und meine Familie auch sehr viel Verständnis und wissen ganz genau, wie wichtig mir die ganze Geschichte ist. Also das ist so mein normaler Rhythmus, den ich da habe. Man erwartet auch von mir, dass ich meinen Job ganz normal mache, egal für wen. Also egal, ob ich den jetzt bei mir im Büro mache oder bei RAN. Dafür, denke ich mal, können die Leute professionelles Arbeiten erwarten. Das gebe ich auch an. Und ich bin jedes Mal wirklich voll motiviert und bereite mich vor. Egal, ob es jetzt ein Verkaufsgespräch für eine Telefonanlage ist oder ein Sonntagabend Seattle gegen 49ers. Das ist mir völlig egal. Da muss ich jetzt einmal einhaken, wenn du dann ein Verkaufsgespräch für eine Telefonanlage machst, der eine oder andere stutzt aber nicht, dass auf einmal Roman Motzkus vor ihm sitzt und ihm eine Telefonanlage verkauft? Ist lustig, das wird langsam immer mehr. Das ist klar, weil natürlich im Free-TV kommt man auch so in die Situation, dass der ein oder andere das guckt, der es sonst noch nicht geguckt hatte. Und das sind einige Kunden von mir und inzwischen auch einige Lieferanten, die auf Veranstaltungen mich dann darauf ansprechen oder halt auch im Gespräch. Also ganz lustig war, dass ich vor kurzem mit einem IT-Verantwortlichen in einem Verkaufs- und Installationsgespräch war und er mir dann sagte, dass sein Bruder ein großer Fan ist und immer unsere Sendung und fand das also sehr spaßig, dass wirklich der Roman Motzkus aus dem Fernsehen jetzt seinem Bruder Technik verkauft. Also es kommt vor. Ich merke auch, dass ich ganz anders oder öfter mal anders angeguckt werde, wenn ich irgendwo in der Öffentlichkeit rumlaufe. Ich finde es ja immer ganz toll und ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn mich Leute ansprechen. Und im beruflichen Leben hat sich es inzwischen auch so rumgesprochen, dass sogar wirklich schon Kunden und auch Geschäftspartner Autogrammkarten von mir haben wollten. Ich muss dann immer sehr schmunzeln und bereitwillig gebe ich natürlich auch die Karten raus. Also das ist überhaupt kein Problem. Aber ich finde es toll. Also es macht Spaß und die Situation lässt sich immer sehr gut miteinander verbinden. Ja, schön. Jetzt hatte Nick ja direkt mal hinten im Buch angefangen mit deinem Randthema, was mich mal so interessieren würde. Du schreibst am Anfang, also du bist ja so ein bisschen in den Football reingestolpert, wenn man das so sagen will. Also du kamst eigentlich aus der Leichtathletik, wolltest dann was anderes probieren, hattest noch ein paar Basketball-Skills, das alles zu kombinieren. Du warst im Grunde der perfekt vorbereitete Footballer. Ich finde so, wenn man das liest in deinem Buch, das war ja so ein bisschen raketenmäßig, dein Start in den Football, oder wie würdest du das selber beschreiben? Weil es ging ja ruckzuck in den paar Jahren bis zur ersten deutschen Meisterschaft, die du gefeiert hast, ist ja so viel Zeit aktive im Football für dich ja gar nicht vergangen eigentlich. Das ist genau richtig. Also das war mehr als Raketenstart. Also ich habe noch selber niemals überhaupt so weit zu hoffen gewagt. Es war wirklich so eine Situation, ich habe in meinem Leben auch immer Sport gemacht. Also ich bin, glaube ich, seit dem fünften, sechsten Lebensjahr im Verein tätig gewesen. Leichtathletik, Schwimmen, Judo, Basketball, Fußball, alles irgendwie mal gemacht und bin dann lange Zeit bei der Leichtathletik hängen geblieben. Und dann auf einmal hatte ich einen Spleen und habe gesagt, Mensch, ich komme hier nicht weiter. bin irgendwie dreimal Vizemeister geworden in 4 Starts, die ich hatte, und war dann frustriert und wollte unbedingt in einen Mannschaftssport rein. Und dann war es halt eine glückliche Fügung, dass der Arbeitskollege meines Bruders uns mitgenommen hat zum German Bowl 1987. Ich hatte vorher schon mal ein Spiel gesehen und habe dann da gesessen und fand einfach die ganze Situation faszinierend. Dieser Sport da unten, der war faszinierend. Die Stimmung im Mommsenstadion, damals ausverkauft mit fast 20.000 Leuten, war auch Wahnsinn. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich irgendwie sehen, dass ich zu diesem Sport komme. Und meine damalige Freundin lebte in Spandau und da hat sich ein Footballverein gegründet, beziehungsweise damals war es noch gar kein Verein, es waren einfach ein paar Verrückte, die sich einen Helm aufgesetzt haben und einen Ball geschmissen haben. Und das waren die Spandau Bulldogs und sie wollte dort Chili darin machen und da habe ich gesagt, okay, dann gucke ich mir das auch mal an. Und dann ist es ja so wie im Buch beschrieben, keine Ahnung vom Football, nimm den Ball, darauf los und ich war plötzlich in der Endzone und das habe ich Blut geleckt. Und dann haben wir durch Zufall halt auch, wie es die Situation so wollte, in der Landesaufbauliga Berlin damals gegen die zweite Mannschaft der Adler gespielt und ja, dann haben mich halt die Coaches und Spieler da gesehen und haben mich nach dem Spiel angesprochen und das war also von März 87, beziehungsweise von September, Oktober 87 das Endspiel. Ein Jahr später stand ich quasi auf der Wunschliste der Berlin Adler, also 1988, und im Dezember bin ich das erste Mal da zum Training gegangen und ein Jahr später war die erste Nationalmannschaftsberufung, beziehungsweise ein halbes Jahr, und dann ein Jahr später war dann der erste German Bowl da. Das konnte ich gar nicht realisieren. Es ging so fix. Das war wirklich nicht nur eine Etage, das waren, glaube ich, irgendwie 5 Etagen mit einem Schritt gemacht und aus der 4. Liga, also von Leichtathletik zum Football, aus der 4. Liga zur Nationalmannschaft, zum deutschen Meistertitel, zum Topscorer der Mannschaft. Das ging so ratzfatz. Das habe ich heute noch gar nicht richtig begriffen. Das habe ich mir beim Buchschreiben dann auch nochmal wirklich so durch den Kopf gehen lassen, wie schnell das alles war und was da auf mich eingeprasselt war. Das habe ich dann später auch nochmal zu spüren bekommen, weil dann waren noch ein paar Leute dabei, die es nicht so toll fanden, aber im Endeffekt habe ich, muss ich ehrlich sagen, ich habe nicht eine Sekunde davon bereut und es hat mir so viel gebracht, nicht nur die sportlichen Erfolge, auch die menschlichen Kontakte, die man da gefunden hat, Freunde fürs Leben gefunden, Mannschaftsgeist wirklich gelebt und gespürt, und das probiere ich jetzt auch nochmal wieder zurückzugeben. Also ich habe wirklich sehr, sehr viele schöne Erfahrungen damit gemacht und kann es wirklich nur sagen, ich habe nicht eine Sekunde bereut. Ja, auf jeden Fall. Also man muss auch ganz ehrlich sagen, die GFL ist auch eine super Sache und ist auch gleichzeitig zu dieser super Sache momentan ein sehr, sehr kontroverses Thema. RAN hat das jetzt auch so ein bisschen aufgefasst, hat mit Patrick Esume im Sportformat gestern Abend darüber berichtet. Dann gibt es viel noch, was hinter dem Rücken gemauschelt wurde mit dem Herrn Huber da hin und her. Was denkst du denn von der ganzen Sache? Was hältst du von der GFL? Wo siehst du vielleicht auch den Stellenwert so in der Stärke im Vergleich zum College Football? Also die GFL ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Für mich sowieso, weil damals noch Deutsche Bundesliga wäre ich ja längst nicht da, wo ich jetzt bin. Also ich bin da sehr dankbar, dass es deutschen Football in dieser Form überhaupt gibt. Man muss natürlich eins sagen, dort, wo Vereinssport betrieben wird, sind Funktionäre unerlässlich. Leider. Ja, das ist meine persönliche Einstellung. Weil meistens ist es so, dass die meisten Funktionäre, die sich dort tummeln, nicht unbedingt die sind, die diesen Sport selber erlebt haben, selber gelebt haben, sondern oftmals halt als Seiteneinsteiger von anderen Situationen kommen. Und man sieht halt eins, wenn man eine GFL-Mannschaft heutzutage erfolgreich beschreiben will, dann kann man das nicht als Taubenzüchterverein nebenbei machen, sondern das ist ein Unternehmen. Und ich habe selber ein Unternehmen, das ich führe, und ich weiß, wie man da in Strukturen arbeiten muss, in Hierarchien arbeiten muss, und das muss vernünftig sein. Das muss geprüft werden können, das muss nachgestellt werden können, was da passiert, nachvollzogen werden können. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, was im Moment in der GFL, im AVD, also im Präsidium beziehungsweise überhaupt in dem Verband dort stattfindet. Ich habe es ja auch in meinem Buch, um da nochmal drauf zurückzukommen, schon mal angedeutet. Wir haben 1989 bei der Europameisterschaft in Deutschland das große Glück gehabt, dass wir die Anreise nicht bezahlen mussten. Also muss man sich mal vorstellen, wir spielen Nationalmannschaft und haben noch nicht mal einen Trainingsanzug. Das Einzige, was wir bekommen haben, war ein T-Shirt. Also muss man sich mal wirklich vorstellen. Also du wirst nominiert und dann sagen sie dir, komm auf eigene Kosten zum Trainingslager. Das war schon mal ein Knaller. Aber das hat sich ja nicht verändert. es hat sich wirklich kaum was verändert. Wenn die deutsche Nationalmannschaft zu einem World Games Turnier fährt oder zur Europameisterschaft oder zur Weltmeisterschaft, dann kann es auch nicht angehen, dass die Spieler dafür Geld zahlen müssen, Urlaub nehmen müssen, sowieso schon, weil sie ja meistens keine Profis sind. Und dann müssen sie auch noch Geld dafür zahlen, dass sie da hinkommen. Also das bei aller Liebe, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Da sollen 5 Funktionäre zu Hause bleiben. Dann spart man schon mal 20.000 Euro für Flüge und Übernachtung. Und dann kannst du da schon mal wenigstens einen Bus hinstellen, der die Spieler abholt und mit der Bahn oder mit dem Flugzeug irgendwo hinfährt. Also für mich ist das, was da im Verband passiert, längst überfällig, dass darüber in der Öffentlichkeit gesprochen wird. Wenn es die Vereine bisher nicht geschafft haben, dann liegt es auch daran, dass auch dort nicht überall professionelle Strukturen vorhanden sind. Es gibt einige, die sind sehr, sehr gut geführt. Es sind aber auch einige, wo ich sage, ja, der kleine TSV Posemuckel mit seinem Fußballverein ist besser organisiert. Also deswegen, ich möchte jetzt keine Namen oder Mannschaften nennen. Wer sich mit der GFL auskennt, der weiß ungefähr, wen ich damit meine. Aber es ist halt wirklich so, dass was da im Verband passiert, wenn sogar ein Gericht feststellt, dass die Gelder nicht dafür verwandet werden, wofür sie eigentlich gedacht sind, nämlich den Leistungssport und den Breitensport zu fördern, dann ist da was im Argen. Ob es die Person, die jetzt mit Robert Huber am meisten angefeindet wird, in dieser Form den Fehler macht, weiß ich nicht. Ich kenne die Bücher nicht. Ich kenne auch nur die Fakten, die jetzt, oder die Fakten sind es ja nicht, sondern die Anschuldigungen beziehungsweise auch die Vorwürfe, die jetzt im Raum stehen, habe ich auch nur gelesen. Ich bin nicht im Verband tätig. Ich kenne also, bin kein Buchprüfer und kann es nicht nachvollziehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass da das eine oder andere dort ja an Geldern versackt ist, irgendwo versickert ist, was für den Breitensport und auch für den Leistungssport, für die absolute Spitze absolut notwendig wäre. Das heißt, ohne GFL, ohne deutschen Football gäbe es auch die NFL in Deutschland nicht im Fernsehen, ganz einfach, weil sonst wäre das Fanpotenzial nicht da. Andersrum haben wir jetzt auch dafür gesorgt, mit RAN Football, dass das Fanpotenzial viel größer wird und damit kommt es auch wieder mehr in die Öffentlichkeit. Und das kann dem Football insgesamt nur gut tun. Der NFL in Deutschland und auch der GFL und auch jedem Regionalligaverein und jedem Oberligaverein und Verbandsligisten kann das nur gut sein, wenn über deutschen Football geredet wird. Weil nur so kann was passieren. Sonst würde es weiter vor sich hin dümpeln. Also ganz, ganz wichtig, es muss was passieren. Es muss mehr geredet werden. Es muss mehr geprüft werden. Und es müssen auch vielleicht der ein oder andere sich mal in die eigene Nase packen und sagen, so, jetzt mache ich den Schritt und gehe auch mal in die Verantwortung und zeige nicht nur von außen drauf. Ich weiß, es stehen inzwischen einige Leute bereit, die auch Alternativen bringen wollen. Und das finde ich gut, denn frisches Blut kann dem deutschen Football nur gut tun. Also eigentlich wollten wir eine Kategorie Frag Roman am Ende machen. Jetzt passt die Frage gerade so perfekt dazu, deswegen würde ich das jetzt gerade mal vorziehen. Lars vom Huddle hat die Frage gehabt, was müsste oder kann die GFL hier ihrerseits tun, um das Interesse am Football in Deutschland für sich zu nutzen? Tja, das kann man als GFL in der Hinsicht nicht so unbedingt verallgemeinern, weil es gibt zwar die Interessengemeinschaft GFL, GFL 2, das sind ja auch die meisten Lizenzrechte zahlen, aber es gibt ja keine eine Stimme, wo die GFL da spricht, sondern es müsste eigentlich der Verband sein. Und da kommen wir wieder zu dem Thema, der Verband macht zu wenig. Und zwar macht er auch zu wenig Öffentlichkeitsarbeit und Marketingarbeit. Man kann sich nicht hinstellen und sagen, hey, super, wir sind 63.000 Mitglieder. Aber was machen die denn? Jeder macht für sich alleine im Moment. Jeder die Spandau Bulldogs beackern Spandau in Berlin und holen da ihre Sponsoren und Freunde und Fans ran. Die Berlin Adler, Berlin Rebels müssen das genauso machen und so müssen es auch die Düsseldorf Panther machen und dann müssen es die Kiel Baltic Hurricanes machen. Da muss eigentlich eine generelle Vermarktung her. Das sind schon ein paar Versuche gestartet worden, es ist immer im Nirvana verlaufen. Die Liga muss professioneller werden. Der richtige Schritt ist auf jeden Fall dieses GFL Radio und GFL TV. Das finde ich super, weil damit verbreitest du es. Damit kannst du dich Stück für Stück entwickeln, dass der Football wahrgenommen wird, und zwar nicht nur ganz lokal, sondern er ist ja über die Streams. Und da möchte ich jetzt mal die Braunschweiger und auch die Dresden Monarchs sehr, sehr loben, die als Erste da waren, die Video-Feeds gebracht haben, also Video-Live-Streams. Die machen das sehr, sehr gut, vor allen Dingen mit den Mitteln, die sie eigentlich zu Anfang hatten und die sie jetzt immer weiter verbessert haben. Die sind absolute Vorreiter. Da kommen natürlich noch einige nach, die inzwischen auch so weit gekommen sind. Und es sind dieses Jahr wieder mehr Teams, selbst die Potsdam Royals, die haben letztes Jahr schon YouTube-Live-Übertragungen gemacht, sind jetzt in der GFL gelandet, die machen da auch einen super Job. Und auch in der GFL 2, die Berlin Adler werden dieses Jahr auch alle Heimspiele streamen. Da gibt es ganz viele Mannschaften, die inzwischen auf den Trichter gekommen sind, dass man damit Öffentlichkeit erzeugen kann und Wiedererkennungswert und einen Marketing-Effekt hat. Und das ist wahrscheinlich das A und O, dass die Leute miteinander reden. Ich weiß auch, dass die Geschäftsführer oder die Präsidenten der Mannschaften untereinander viel miteinander reden und sich austauschen und sich verbessern und sich auch wirklich gegenseitig helfen. Da muss man wirklich sagen, bei aller sportlichen Rivalität auf dem Weg, den Football zu verbessern, passiert eine ganze Menge. Die Mannschaften sind schon auf einem weiten Weg, aber der Verband hinkt da noch hinterher. Und ja, da kommen wir wieder zu dem Thema, da muss vielleicht ein Wechsel her. Ja, du sprichst es gerade an, dass die Vereine jetzt was tun, ist das Gute. Was so von außen betrachtet halt seltsam ist, diese Diskrepanz zwischen diesen alten, verkrusteten Strukturen, die die GFL aufweist oder auch der Verband an sich und dann ja diesem Sog, der ja doch seit 2015 hier entsteht mit American Football in der Öffentlichkeit, dass man eben genau diesen Effekt nicht genutzt hat, nicht früher genutzt hat, sondern dass das jetzt erst so langsam beginnt, Football in Deutschland noch populärer zu machen. Und auch wenn die NFL was anderes ist und noch mal in einer anderen Entertainment-Liga spielt, diese Bühne doch so ein bisschen mitzunutzen, gerade hier in Deutschland mit RAN, NFL und Co. und da mitzugehen und das als Werbe- und Marketing-Effekt zu nutzen. Ja, da sprichst du das Richtige an. Das Problem ist, da genau das Gleiche war ja mit der NFL Europe damals auch. Wir hatten ja die NFL Europe damals Anfang der 90er als World League und dann später Mitte der 90er als NFL Europa bzw. NFL Europe. Da war es ja ähnlich. Wir haben deutsche Spieler reingebracht, wir haben die Zuschauer in die Stadien gebracht. Ich kann da als wir sprechen, weil ich war ja damals Teil von Berlin Thunder in der Aufbauphase, habe ich ja auch für die gearbeitet und habe da die Pressearbeit anderthalb Jahre lang koordiniert und da weiß ich ja, was machbar ist, wenn man es vernünftig macht und wenn man auch natürlich den finanziellen Background hat. Aber andersrum, auch da hat der Deutsche Verband sich gesperrt und hat gesagt, nein, wir wollen nicht so wirklich mit ihnen arbeiten und hatten sogar gedroht, Spieler, die in der NFL Europe gespielt haben, nicht in der GFL spielen zu lassen. Und also auch da hat man sich zurückgelehnt und hat den eigentlichen Schub verschlafen. Und auch dieses Mal war es wieder so, dass sie jetzt sich hinstellen, und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich wirklich enttäuscht, sich wirklich nur hinstellen und sagen, hey, wir haben jetzt 63.000 Mitglieder, dass aber der Großteil der neuen Mitglieder, gerade junge Spieler und Spielerinnen und Cheerleader, in den letzten drei Jahren gekommen sind, weil sie halt Football im Fernsehen gesehen haben und die Vereine teilweise wirklich überschwemmt haben. Ich habe vorgestern am Samstag, war der Fan-Day bei den Berlin Adlern. Ich habe jetzt mitbekommen, dass die Berlin Adler in der A-Jugend Aufnahmestopp haben. Wir können im Moment keine weiteren Spieler aufnehmen. Das sind Folgen, die diese Verbreitung und auch Anerkennung des American Footballs hervorgerufen haben, weil nämlich jetzt plötzlich die Leute kommen und sagen, ich möchte gern Football spielen. Ich habe es im Fernsehen gesehen, ich finde das geil, ich möchte das jetzt auch mal probieren. Die Mannschaften wurden teilweise überrascht und haben gar nicht genug Trainer da gehabt. Und das ist kein Effekt, den der AVD oder der Verband hervorgerufen hat, sondern was die breite Öffentlichkeitswirksamkeit hervorgerufen hat. Und jetzt muss man das nehmen und muss es fördern. Man muss die Trainer ausbilden, man muss die Trainerausbildung lukrativ machen, dass es viele Leute machen, dass sie vernünftig ausgebildet sind, weil es nutzt ja nichts, wenn ich einen 14-Jährigen erkläre, nimm den Ball, Kopf zwischen die Schultern und renn los und dann tut er sich weh und bricht sich den Nacken. Also das geht ja nicht. Das müssen vernünftige, gute, ausgebildete Trainer sein, die die Jugend dort ranführen und dann in die Männermannschaften, in die Damenmannschaften, in die Cheerleader-Squads und dann in den höchsten Level bringen. Da gibt es so viele Talente. Wenn wir sehen, wie viele College-Spieler allein inzwischen aus Deutschland kommen und wie viele Leute an der Tür kratzen, in die NFL zu kommen. Wir hatten ja den Luxus, ganz viele NFL-Spieler aus Deutschland schon zu haben. Das wird auch wieder sein, aber das dauert halt einen Moment, weil der erste Schwung vorbei ist. Aber das sind genau die Strukturen. Jetzt muss es passieren, jetzt muss man zu den Jugendmessen gehen, Sportmessen gehen, man muss in den Städten aktiv sein, man muss den Teams helfen, man muss Werkzeuge in die Hand geben und das muss vom Verband kommen und nicht sagen, hey, wir sind jetzt eine große, mitgliederstarke Sportart und ja, mal sehen, wie es weitergeht. Also das sind genau die Punkte, da müssen Aktionen sein, da müssen Aktionspläne geschaffen werden, dass die Ausbildung funktioniert, dass weiter über Football geredet wird. Weil Deutschland ist erstaunlicherweise, auch trotz dieser ganzen Widerstände, eine der besten europäischen Nationen in Sachen Football. Aber Wir wissen das inzwischen. Der Europameistertitel zählt nichts, wenn man zur nächsten Europameisterschaft nicht fährt, weil man sich mit dem Verband angelegt hat. Und da ist allerdings auch noch einiges im Argen in Sachen Weltverband New York, Weltverband Paris. Was ist denn da so wirklich aktuell? Und das sind halt diese Stolpersteine, die einem immer werden als Spieler, als Funktionär, als Trainer. Wenn da oben plötzlich alles blockiert wird und nichts passiert und irgendwas versickert und versackt, dann kannst du dich unten strampeln, wie du willst. Du machst aus der Milch dann keine Butter und kommst einfach nicht nach oben. Aber es wird dich sicherlich gefreut haben. Ich fand es vom letzten German Bowl, der, ich glaube, Eurosport übertragen wird, dein Kollege Jan Stecker war ja, glaube ich, dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Das war ja schon, trotz des damals, ich glaube, miesen Wetters im Oktober oder so war es, war es ja doch irgendwie ein Highlight und man konnte sich das gut angucken im Fernsehen. Es war auch noch ein spannendes Spiel. Das sind ja so die kleinen Schritte, dass auch in Deutschland der Football doch wahrgenommen wird, auch ohne NFL, hatte ich so das Gefühl. Ja, ich bin beim Job Jahre sehr involviert gewesen. Ich habe seit der German Bowl in Berlin, das mache ich dort den Stadionsprecher und habe die Entwicklung natürlich auch gesehen, wie es zieht. Ich weiß, dass das Jahnstadion nicht das optimalste Footballstadion ist. Da gibt es viel schönere, aber die Verbindung, dass der Verband kein Geld in die Hand genommen hat, sondern gesagt hat, ich gehe dahin, wo das Risiko für mich als Veranstalter, weil die Jahre davor waren es in Frankfurt und auch in Magdeburg, externe Veranstalter, die quasi sich das Recht gekauft haben, den Bowl durchzuführen. Die waren auch nicht so wirklich erfolgreich. Und dann musste der Verband es selber machen und dann sind sie nach Berlin gekommen, weil sie die Senatszusage haben, dass sie für das Stadion ganz wenig Geld bezahlen müssen. Das ist auch gut so. Damit wird dem Football auch geholfen. Und das Jahnstadion ist bestimmt nicht das Ende der Fahnenstange in Sachen German Bowl Stadien, aber es ist so lange gut, wie es jetzt genutzt werden kann. Und ich habe die Jahre gesehen, dass es jedes Jahr voller wurde, egal ob es jetzt nur 100 oder 500 Zuschauer waren, aber man sieht es wirklich, wenn ich da oben gesessen habe. Ich kenne das Stadion sehr, sehr gut. Ich habe ja 10 Jahre Stadionsprecher für die Adler gemacht und ich kann einschätzen, wie viele Leute da sind. Das wurde wirklich von Jahr zu Jahr voller. Und weil du sagst, 2017, der German Bowl, das war ein Sauwetter. Das war wirklich absolut mies. Ich glaube, wir haben dadurch bestimmt nochmal locker 2.000-3.000 Zuschauer verloren, weil die sich halt hier nicht aus dem Haus getraut haben. Es war absolut windig, kalt, regnerisch. Mir ist die Stimme fast eingefroren am Mikrofon. Aber es war schön zu sehen, dass die Leute, die da waren, richtig Spaß hatten. Das war ein geiles Spiel, spannend bis zum Schluss. Und es hat Football gezeigt, wie es in Deutschland gespielt werden kann. Das war natürlich bei dem Wetter nicht alles schick, aber es war geil. Es war spannend, es hat Spaß gemacht. Es war bis zur letzten Sekunde spannend und dementsprechend, das ist Football so, wie wir es lieben. Und was sagt mein lieber Kollege Jan Stecker immer? Das ist das, was wir uns wünschen, ein spannendes Spiel. Natürlich will jeder sehen, aber das war wirklich Werbung für ein Football, auch wenn das Spielniveau natürlich nicht so hoch war. Aber ich habe einige deutsche Meisterschaften inzwischen schon gesehen und German Bowls und ich bin auch vor 25.000 Leuten schon aufgelaufen, selber als ich noch aktiv war und habe dann im Hamburger Volksparkstadion gespielt oder im Nürnberger Arena und in Düsseldorf im alten Rheinstadion. Das waren also alles wirklich tolle Stadien, aber auch die waren für den Football jetzt nicht wirklich viel besser. Aber am Ende des Tages zählt das, was ihr gesagt habt, die Entwicklung ist da und das kommt halt, weil es auch gesehen wird, weil es akzeptiert wird und die Leute es mitbekommen, dass Football da ist, kommen da auch ein paar Leute mehr. Und mit ein bisschen Glück vielleicht dieses Jahr zum 40. German Bowl, ist übrigens dieses Jahr im Oktober wieder, kommen wieder ein paar mehr Leute, wenn das Wetter ein bisschen schicker wird, dann haben wir da auch richtig viel Spaß. Und dann, das ist eine riesen Football-Party, auch wenn das Stadion nicht so schön ist, das weiß ich. Können auch alle drüber meckern. Es ist nun mal so, wie es ist. Wir haben da im Moment den, sagen wir mal, von allen Seiten, von allen Pros und Kontras den Standort gewählt bekommen oder ausgewählt bekommen, der es halt im Moment halt möglich macht, Football dort zu spielen auf einer vernünftigen Ebene. Und wenn es nochmal 5.000 oder 10.000 Leute mehr wären, das ist ja ein Stadion auch gar nicht, dann müssen wir uns eh was anderes ausdenken, dann wird es woanders stattfinden. Von daher ist es geil, ich kann es nur jedem empfehlen, das Ding mal live gesehen zu haben im Stadion, egal wo, aber bis dahin ist noch eine ganze Menge Football zu spielen. Wir fangen jetzt erst an mit der GFL-Saison, mit allen Teams, die jetzt gerade aus ihren Startlöchern, aus den Startblöcken schießen. Geht in die Stadien, schaut euch das an. Das ist auch Football und der macht auch richtig Spaß. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Du bist Stadionsprecher bei den German Bowls. Auch dieses Jahr wird es wieder einen German Bowl geben. Kannst du uns da schon was verraten? Bist du da wieder dabei? Ganz ehrlich, ich möchte gerne. Ich bin auch schon gefragt, ob ich es wieder machen kann. Allerdings kann ich es noch nicht hundertprozentig zusagen, weil dieses Jahr ist das so, dass an diesem Wochenende auch ein NFL-Spieltag in London stattfindet und ich die Arbeitspläne, also unsere Dienstpläne natürlich noch nicht habe. Und wenn das ein Spiel ist, wo ich in London bin, dann werde ich es wahrscheinlich nicht machen können, weil dann muss ich nämlich schon am Samstag nach London. Wenn ich nur in München in Anführungszeichen bin, weil wir ja dann drei Spiele sehr wahrscheinlich wieder haben werden, eins um 15 Uhr, eins um 19 Uhr, eins um 22 Uhr, dann kann es durchaus sein, dass ich am Samstagabend den German Bowl mache und am Sonntag dann nach München fliege und ein Spiel kommentiere. Von daher, es hängt noch ein bisschen in der Schwebe. Wenn es machbar ist, werde ich beides machen können. Vielleicht kriege ich auch am Sonntag frei, weil die Kollegen da sind, sind ja inzwischen ein Glück auch genug Leute bei RAN NFL, die auch kommentieren und Experte sein können. Von daher mal schauen. Also ich kann es wirklich noch nicht sagen. Es wird sich sehr wahrscheinlich erst im Sommer entscheiden, wenn wir langsam Richtung NFL-Saison kommen und die Planung voranschreiten. Okay, da freuen wir uns zumindest schon mal so ein bisschen drauf und hoffen, dass das alles klappt. Ja, aber neben all dem, was schlecht läuft, haben wir in letzter Zeit auch so ein bisschen was Positives zu verzeichnen. Es gab die Erfolgsstory mit Moritz Böhringer jetzt, der bei den Vikings war. Und jetzt gab es in dieser Offseason noch was ganz Neues. Das erste Mal wurde ein Spieler aus der German Football League direkt in ein Team gesigned. Und zwar haben die Cardinals Mubarak Jerry, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, geholt. Frag mich nicht, ich weiß es auch nicht besser. Aber Mo wird da, glaube ich, auch genannt. Genau. Einfach alle deutschen Mo-Nennern ist man schon gut dabei. Genau. Ich glaube, wenn ich es richtig mitbekommen habe, er hatte eigentlich Running Back gespielt und wechselt jetzt zum Pass Rusher oder irgendwie sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, auf jeden Fall ist er jetzt Defense Line. Ja. Genau. Jedenfalls ist es auch eine komplette Neuerung, dass ein NFL-Team das erste Mal jetzt in deutschen GFL-Spieler direkt gesigned hat. Ob er den finalen Cut zum 53-Mann-Roster übersteht, müssen wir noch sehen, aber zumindest im ersten Roster ist er drin. Ja, das sind natürlich schöne Entwicklungen. Dass die anderen Jungs ja einen harten Weg gegangen sind, sagen wir mal wirklich den harten Weg, weil die sind teilweise zu Highschool-Zeiten rübergegangen, wie Björn Werner, oder ans College, wie Markus Kuhn und auch Sebastian Vollmer. Die sind natürlich, sagen wir mal, den auch etwas sicheren Weg gegangen. Wenn du in den USA, im Heimatland diesen Weg gehst und weißt, okay, du kriegst eine richtige Ausbildung, dann ist das ein bisschen einfacher, dort Fuß zu fassen und zu sagen, okay, jetzt schaffe ich, bilde ich mir meine Basis, ich habe Highschool, ich habe College, kriege Ausbildung und habe auch eine richtige Football-Ausbildung. Das Gleiche, wie es jetzt für Mo ist, es gilt auch für den anderen Mo. Ne? Böhringer hat ja das große Problem gehabt, er hat super athletische Fähigkeiten. Also das ist wirklich, wenn ich damals diese Fähigkeiten noch gehabt hätte, dann weiß ich nicht, wo ich dann gelandet wäre. Aber der Junge ist groß, er ist schwer, er ist kräftig, er ist super schnell und da fehlt es aber einfach an der Football-Erfahrung. Und das ist genau der Punkt. Das könnte jetzt dann vielleicht auch ein bisschen der Knackpunkt sein, weil wenn man ich gebe mal ein Beispiel, aus der Jugendabteilung eine Football-Mannschaft in die Männerabteilung zu kommen, ist schon mal ein Riesensprung, weil die Jungs sind da alle schon nicht nur ein oder zwei Jahre älter, sondern die sind teilweise 5 bis 10 Jahre älter, haben wahnsinnig viel Erfahrung. Und wenn man das jetzt ummünzt auf die USA, wenn du als deutscher Footballspieler, der hier vielleicht, nehmen wir mal die Jugend mit, 6, 7 Jahre Footballerfahrung hat, aber auf einem ganz anderen Niveau, weil du hast 2-mal die Woche Footballtraining oder 3-mal, dann hast du vielleicht mal ein bisschen Krafttraining und dann machst du ja noch dein normales Leben, gehst zur Schule, studierst, gehst arbeiten oder sowas. Das ist ja da drüben nicht. Die Leute haben nur Football und die kriegen wirklich den Hauptaugenmerk aufs Football gelegt und nichts anderes machen die. Die leben ihr ganzes Leben lang seit der Highschool für Football. Die kriegen natürlich die Ausbildung vorgeschrieben, die müssen sie machen, ja. Aber da wird ihnen natürlich auch dementsprechend geholfen. Wenn du ein guter Footballspieler bist, kriegst du einen Tutor, dann kriegst du jemanden, der mit dir die Aufgaben durchgeht, damit du den Abschluss schaffst und damit du ans College kommst. Und wenn du im College bist, wirst du auch dementsprechend unterstützt mit Fördermaßnahmen, mit Training, mit mentalen Training, mit körperlichen Training. Du machst nichts anderes, außer studieren und Football spielen. Und dann, wenn du dann den Sprung zu den Profis schaffst, dann ist das nochmal ein Tacken schärfer. Die Pyramide in den USA, du hast Millionen von Highschool-Spielern, dann hast du mehrere Tausend, wenn nicht sogar Zehntausende College-Spieler. Und jedes Jahr, das wisst ihr, kommen in der Draft 360 oder 320 Spieler, die direkt ausgesucht werden. Und dann gibt es nochmal ein paar Tausend, ja, lass es vielleicht 3.000, 4.000 sein, die in die ganzen Camps kommen. Und wenn du es schaffst, in ein Camp zu kommen, bist du ganz nah dran, aber du hast noch gar keine Garantie, dass du es auch schaffst in den 53-Mann-Kader. Das ist so eine Auslese, das ist so ein harter Business, da kannst du dir keinen einzigen Fehler erlauben. Dann bist du sofort weg. Wenn du jetzt kein etablierter Veteran bist, dann bist du als Rookie zweimal zu spät gekommen, zack, bist du raus. Dreimal einen Ball fallen, dann kannst du dir schon deine Papiere abholen. Also das ist wirklich, natürlich jetzt überspitzt gesagt, aber das ist absolutes Business und absoluter knallharter Job. Wenn du das da nicht lieferst, bist du ganz schnell wieder zu Hause. Und da weißt du auch, so schnell kannst du auch nicht gucken, wie du da wieder im Flieger sitzt. Und das sind halt Voraussetzungen, wenn du es jetzt schaffst, die Scouts, die inzwischen natürlich auf den europäischen Markt gucken und auch sehen, was da ein Athlet ist, wer da vielleicht spielt, ein bisschen auf Video bist, dann hast du da vielleicht ganz gute Möglichkeiten. Aber du bist natürlich auch eine billige Ware. Ganz ehrlich, wenn du da als Rookie Free Agent kommst, dann kriegst du im Jahr, wenn du das Jahr überstehen würdest, $480.000 vor Steuern. Ja, da leckt sich dann auch jeder GFL, jede NFL-Mannschaft die Finger nach, einen guten, spielbaren Rookie zu haben. Der ersetzt nämlich dann im Zweifel einen 7-8 Jahre alten Veteran, der mehrere Millionen kostet. Und dadurch, dass die Salary Cap ja immer wieder ins Spiel kommt, musst du sehen, dass du deine Ressourcen so verteilst, dass du am wenigsten ausgibst und am meisten dafür bekommst. Deswegen, das ist echt schwer und ich kann eben nur die Daumen drücken, dass er es auf jeden Fall schafft, weit genug zu kommen. Ich wage zu bezweifeln, dass er gleich im ersten Anlauf den Sprung ins Active Roster schafft. Aber wir haben es auch bei Mo gesehen, also Böhringer, der schaffte den Sprung ins Practice Squad. Und das wäre schon mal der erste Schritt. Er ist noch jung genug, dass er noch ein paar Jahre das auch ziehen kann. Und dann ist die Chance auf jeden Fall da, einen aktiven Kader während der Saison zu kommen. Aber das ist echt knallhart. Also da hat er noch einen ganz weiten Weg vor sich. Und wenn du jetzt gesigned wirst im April, dann kannst du im Juni auch schon wieder zu Hause noch vor Trainingsbeginn, also vor Trainingscamp beginnen. Das heißt, du musst jeden Tag volle Leistung bringen. Du musst immer pünktlich sein. Du musst vollen Einsatz zeigen. Du musst lernwillig sein und lernen muss ja eine ganze Menge, weil so ein Playbook ist so komplex in der NFL. Da kann man jedes GFL-Playbook als Kinderfibel in die Ecke stellen. Also das ist nochmal ganz was anderes. Ja, auf jeden Fall. Wie siehst du denn allgemein so die Stärke von der GFL? Es gibt viele, die sagen, okay, das ist so ein bisschen niedriger College-Football, lässt sich vergleichen. Ich weiß jetzt, es gibt ja immer die Import-Spieler, das sind ja meistens entweder im besten Fall vielleicht sogar abgelegte NFL-Spieler, aber in der Regel sind es College-Spieler, die kein Team gefunden haben beim Draft und danach und sich vielleicht beweisen wollen. Was glaubst du, wie sehr kann man das einschätzen? Ist das wirklich unteres College-Niveau und ein bisschen höher, ein bisschen niedriger? Was denkst du? Also die Spitze der GFL, und zwar nehme ich jetzt da mal nicht die Mannschaften, sondern die Einzelspieler, also wenn man so Mannschaft, da sehe ich schon die Möglichkeit, dass ein Großteil dieser Spieler eine sehr gute Chance hätte, auf College-Niveau zu spielen. Es ist schwer, eine Mannschaft aus der GFL zu nehmen und zu sagen, das ist jetzt, selbst wenn es die New Yorker Lions sind, das wäre jetzt College Division 2 Niveau oder Division 1A oder Division 1. Das ist sehr schwer zu sagen, weil das ist genauso das Gleiche wie wenn man die College-Ligen in den USA sieht. Das sind ja so große Unterschiede. Deswegen kann auch Florida State gegen Nevada University oder wen auch immer 60-0 gewinnen. Weil da ist halt einfach, dieser Level ist teilweise in den USA auch so unterschiedlich, dass es echt schwer ist, das zu vergleichen. Ich kann nur sagen, dass die guten und sehr guten deutschen GFL-Spieler wirklich immer eine Chance hätten, in einem College unterzukommen, egal in welchem. Und da kann auch das ein oder andere Talent quasi auch den Sprung dadurch weiter in die NFL schaffen. Wenn man jetzt den Gesamtlevel nimmt, dann würde ich das eher so vergleichen, dass man mal die USA ein bisschen außen vor nimmt, weil da ist eine ganz andere Historie und ganz andere Auswahlverfahren dabei. Wenn man es international betrachtet, in Europa kommt an Deutschland eigentlich wenig ran. Jetzt haben zwar die Franzosen die World Games gewonnen, aber dazu muss man sagen, dass die Deutschen längst nicht mit der Creme de la Creme auflaufen konnten. Das hat halt auch verschiedene Verbandssituationen gehabt, dass nicht alle Spieler gehen zu diesen World Games konnten und wollten und so weiter. Und Nicht umsonst ist halt auf europäischer Ebene über Jahre hinweg Deutschland immer ein Faktor gewesen. Sei es jetzt drum, dass jetzt der Euro Bowl die letzten Jahre immer in deutscher Hand war, aber da fehlten halt auch die anderen Spitzenteams aus Österreich, teilweise aus Schweden, Finnland und England. Da ist halt das Niveau in Europa ist eigentlich schon so, dass Deutschland immer eine führende Mannschaft dort ist oder eine führende Level hat. International sind natürlich die Kanadier, die Mexikaner und auch die Japaner sehr, sehr stark. Auf diesem Level, denke ich mal, wenn man wirklich alles zusammenziehen kann, alles optimieren kann, spielen die Deutschen auf jeden Fall mit. Und dann kommt halt nochmal die Übermannschaft sozusagen, wenn man jetzt oberste College-Niveau nimmt, da wird wahrscheinlich auch keine kanadische Mannschaft und auch kein Mexikaner und auch kein Japaner und auch keine europäische Auswahlmannschaft wird an dieses Top-College-Niveau rankommen, weil es sind halt eigentlich Profis mit Amateur-Hintergrund. Die dürfen ja keine Gelder annehmen, dürfen nur über Stipendien studieren und kriegen halt keine finanziellen Vergütungen oder ähnliches, jedenfalls nicht offiziell. Und das sind dann halt schon sehr, sehr hohe Ansprüche, die man da erfüllen muss. Von daher, ich glaube, der deutsche Football ist weit, er ist auf dem richtigen Weg, wenn man nur die rein sportliche Entwicklung sieht. Die Spieler werden immer besser, deswegen sehen wir auch, wie viele oder dass ganz viele Spieler inzwischen an Highschools und an Colleges unterkommen. Und wir werden auch über, denke ich mal, mittelfristig wieder mehr Deutsche in der NFL sehen. Ich bin gespannt, wann wirklich die Skill-Positionen, also Running Back, Receiver, Cornerback, Safety, wenn die ein bisschen aufgefüllt werden, weil klar, auf den kräftigen Positionen, Defense Line, Offense Line, Linebacker, da sind wir schon einigermaßen zu Hause. Aber ich habe das Gefühl, es werden demnächst einige schnelle, gute, kräftige Jungs auf den Außenpositionen kommen und dann auch dafür sorgen, dass es noch populärer wird, wenn nämlich der erste Touchdown-Fang oder Touchdown-Lauf durch einen Running Back oder einen Wide Receiver aus Deutschland erzielt wird. Das gibt nochmal einen Riesenaufschrei. Wir haben es ja gesehen, wenn Markus Kuhn sogar als Defense-Liner einen Touchdown macht und der jedes Jahr wiederholt wird und gezeigt wird, jedes Mal, wenn er bei uns zum Beispiel auf Sendung ist oder immer wieder als Throwback in den sozialen Medien auftaucht, dann sieht man, was das für ein Hype ist. Und wir sind nun mal eine sportbegeisterte Nation. Und der, der die Punkte macht, der die Tore schießt, der steht in der Zeitung. Deswegen wird das noch viel mehr kommen, wenn wir den Durchbruch geschafft haben und Skillpositionen in der NFL mit Deutschen besetzen können. Ja, du hast jetzt selber eine super Vorlage gemacht für unser nächstes Thema. Das ist nämlich die NFL Free Agency, da wo die ganz dicken und großen mittlerweile schon spielen. Und nicht mehr nur noch die Hoffnung. Da ist ja eine Masse passiert dieses Jahr in der NFL. Es gab wirklich richtige Big Deals und Trades. Wir würden aber ganz gerne, weil wir ja doch grün-goldenes Blut haben hier bei den Packers Germany, natürlich so ein bisschen damit anfangen, was bei den Packers passiert ist und wie du das beurteilst. Vielleicht sogar als erstes nicht ein Trade zu uns, sondern der Abgang von Jordy Nelson, was viele überrascht hat. Jimmy Graham ist dafür gekommen, ein Tight End. Wie siehst du das? Jordy Nelson weg, er war einer der besten, erfolgreichsten Passempfänger in der Liga und bei den Packers. Können die Packers das verkraften, diesen Abgang? Also da muss ich ganz, ganz tief durchatmen bei der Geschichte, weil Jordy Nelson ist wirklich ein riesen Wide Receiver. Ich kann das, glaube ich, relativ gut beurteilen, weil ich es ja selber 10 Jahre auf dieser Position gespielt habe und seine Konstanz und auch sein Wille und sein Einsatz, seine Fähigkeiten, die sind ganz schwer zu ersetzen. Wenn man auch sieht, wie er nach dem Kreuzbandriss zurückgekommen ist und als wenn nichts gewesen wäre, wieder der Top-Receiver war und auch Touchdown-Leader in der NFL war. Also der Junge ist wirklich eine Legende in Gold-Gelb und in Grün-Gelb. Da ist man wirklich traurig in dem Moment, aber es ist halt Business. Also das geht mir, ich möchte es fast vergleichen wie dem Abgang von Jerry Rice damals bei den San Francisco 49ers. Er ist einer der allerbesten. Er hat mit Aaron Rodgers zusammen sogar den Rekord für die meisten Touchdowns mit dem Quarterback zusammen. Das ist wirklich Wahnsinn, was der Junge da hinlegt. Ja, jetzt kommt Jimmy Graham. Der wird bestimmt helfen, aber das ist kein Wide Receiver. Jimmy Graham ist ein Tight End, der hat andere Aufgaben, der läuft andere Routen. Und Jordy Nelson ist halt einer, der auch mal für den tiefen Ball richtig gut war. Natürlich gibt es noch Randall Cobb und es gibt auch noch ein paar andere, die jetzt die Sachen da vielleicht aus dem Feuer reißen können. Aber der ist auf jeden Fall auch gerade für Aaron Rodgers ein herber Verlust, weil er weiß, wie Nelson reagiert, in welchen Situationen. Er hat so eine Chemie aufgebaut über die Jahre, dass sie sich wirklich blind auf dem Feld verstehen und wissen, in der Situation laufe ich da lang, da werfe ich den Pass in die Richtung und wenn ich den Headfake nach links mache bei dieser Passroute, dann weiß ich, er bricht nach rechts aus. Also das sind so Sachen, die kannst du beide nachts um 2 Uhr aufs Feld schicken und die wissen sofort, was sie machen. Und das wird ihm fehlen. Also das wird Aaron Rodgers fehlen, das wird aber auch Jordy Nelson fehlen. Wenn er jetzt in Oakland da ist, dann fängt er wieder von vorne an, obwohl er halt wirklich ein sehr, sehr guter Spieler ist. Also das ist ein herber Verlust und ich glaube auch, dass er über die Free Agency, so wie es jetzt bisher gelaufen ist, nicht zu ersetzen ist. Graham ist wirklich ein wichtiger Faktor, der kann auch bei Aaron Rodgers richtig gut aufblühen, weil er ist ein Typ, der muss gefüttert werden, der braucht seine Passrouten, der braucht seine Bälle. Hat man damals bei Drew Brees gesehen, als er in New Orleans gespielt hat, da war er eine echte Waffe. Nur in Seattle hat er sich nie so etablieren können wie damals in New Orleans. Letzte Saison war er ganz erfolgreich, aber er hat auch viele Schwierigkeiten mit Verletzungen gehabt. Und jetzt ist es für ihn auch ein Neuanfang. Ich glaube, das Spielsystem der Packers wird ihm schon zugutekommen, weil er nicht gehen dürfen. Er wird aber auch durch seine Geschwindigkeit 1 gegen 1 gegen Safeties und Linebacker eingesetzt werden können. Auch mal eine tiefe Route dann eher zu gehen. Und er ist halt ein super Athlet. Er hat tolle Hände, aber er kann keinen Wide Receiver ersetzen. Also er ist und bleibt ein Tight End. Ähnlich wie die heutigen modernen Tight Ends. Recht schnell, athletisch, physisch stark. Aber er ist halt kein Sprintstar und vor allen Dingen nicht der Deep Threat, wie es Jordy Nelson war. Ja, ich muss fast in einem Punkt mit dir übereinstimmen. Ich glaube einfach, dass vor allem die sportliche Ehe von Rodgers und Nelson halt am Ende vielleicht entscheidend sein wird, warum es so gut funktioniert hat. Und so eine Chemie und so ein Zusammenspiel zu finden wieder, das wird in der Ära von Aaron Rodgers, glaube ich, in Green Bay nicht mehr möglich sein. Randall Cobb und Davante Adams sind sicherlich auch gute Wide Receiver, keine Frage. Aber ich glaube, dass mit keinem die Chemie so gut ist wie mit mit Jordy Nelson. Und da bin ich auch deiner Meinung, Jimmy Graham kann das Potenzial nicht ersetzen, was da gegangen ist. Genau, da hast du auch wirklich, das ist halt das Problem, dass diese Sache über Jahre ist und das ist natürlich schon klar, dass auch Randall Cobb da einspringen kann, Davante Adams, das sind auch Jungs, die kannst du immer anspielen, aber Jordy Nelson ist nochmal Level drüber, meine persönliche Meinung. Und die nachkommende Generation, da ist noch nicht so der zuverlässigste und auch vom Kopf her ausgebildetste Spieler da. Wenn ich da mal so an den Herrn Girardi denke, da sind halt noch ein paar Off-Field-Issues auch dabei und so, da muss noch ein bisschen was passieren. Und das ist halt ein Riesenproblem, was die Packers die letzten beiden Jahre hatten, dass viel über das Passspiel läuft und da unheimlich viel klicken muss, weil das Laufspiel ist längst nicht mehr das, was es mal war. Und das macht mir echt Sorgen und vor allen Dingen auch die Verteidigung hat echte Probleme und da kommt natürlich einiges auf die Coaches zu und vor allen Dingen auch den General Manager in der Draft. Mit ganz vielen Picks kann man da natürlich was machen, aber das Problem ist halt, du musst die richtigen Leute finden, die brauchen Zeit zum Entwickeln, die brauchen Zeit zum Eingewöhnen. Also kurzfristig ist natürlich die Schwächung des Passspiels da und ich sehe noch keinen Ersatz, um irgendwie diese schließen oder vielleicht auch über das Laufspiel dem Passspiel Entlastung zu geben. Naja, wobei, also zum einen stimme ich denen auf jeden Fall zu. Jetzt am Ende bei dem Laufspiel, wir haben jetzt ein sehr starkes Laufspiel, wir haben 3 extrem gute Running Backs, das werden wir auf jeden Fall fördern können. Wir bauen unser Playbook neu auf, das heißt, ich hoffe, dass wir jetzt auch ein bisschen mehr mit dem Laufspiel arbeiten, nicht jetzt auch gerade in der verletzten Saison mit Huntley, wo wir eigentlich einen eher schlechteren Quarterback hatten, aber trotzdem das Passspiel dominiert hat. Aber gut, allgemein zu Nelson und Graham muss ich sagen, ich verstehe den Wechsel auch einfach nicht. Klar, natürlich, wir brauchen einen Tight End, aber Graham ist auch kein Tight End, wie man ihn kennt. Graham kann nicht wirklich blocken. Und ansonsten ist er von der Produktion her nicht besser als Nelson. Er hat die Connection zu Aaron Rodgers nicht. Vielleicht baut die sich auf, aber das ist natürlich auch immer ein bisschen ein Risiko, ob das klappt, so wie man sich das denkt. Und dann kommt natürlich dazu, er macht halt genau das, was Jordy Nelson auch macht. Er ist ein Red Zone Target, also er steht in der Red Zone und ist da immer anspielbar. ist eher für die kurzen Pässe zuständig und das ist halt wieder was, das ist, hatten wir mit Nelson einen, der die langen Pässe gespielt hat, der fehlt uns jetzt. Da bräuchten wir halt einen Wide Receiver, der schnell ist, der die tiefe Route läuft. Den haben wir momentan nicht. Da wird dann wahrscheinlich im Draft der liebe Brian Gutekunst gefordert werden und da nachlegen müssen. Ja, das auf jeden Fall. Und wird vor allen Dingen auch, wie du schon gesagt hast, auch in der Spielanlage muss passieren. Also ich habe mir natürlich im Vorfeld unseres Gesprächs hier auch mal die Packers nochmal zahlenmäßig genau angeguckt. Das ist ja nun mal mein Steckenpferd. Und ich habe eine Statistik gefunden, da sind die Packers richtig gut. Und zwar im Schnitt pro Laufspiel. 4,5 Yards im Schnitt haben die Packers pro Laufspiel geschafft. Das ist Nummer 5 in der NFL. Ein super Wert. Leider ist das aber der einzige Wert, der unter den Top 10 ist, weil wenn man sieht, dass pro Spiel insgesamt 107,8 Yards erzielt wurden, das ist okay, aber das ist halt nur Liga-Durchschnitt, Platz 17. Und was der große Punkt ist, es sind viel zu wenig Läufe gelaufen. Also es sind nur 386 Läufe insgesamt gewesen und das ist Nummer 27 in der Liga. Also das heißt, also wirklich, da bist du fast am Ende der Fahnenstange. Und wenn du pro Spiel nur 24,1 Läufe hast, dann zeigt das ja, dass du oftmals in die Situation gebracht wirst, zu werfen. Und beim Passing Game sieht es auch nicht so viel besser aus. Durch die Verletzung von Aaron Rodgers, haben wir ja schon gesagt, Huntley hat sein Bestes gemacht, aber es waren halt pro Spiel nur 197,9 Yards. Das ist auch nur Wert 25. Also das sind so die Punkte, die sind echt schwer dann rüberzubringen. Sie haben aber 562 Pässe geworfen, ja. Das heißt, damit bist du dann wieder auf Platz 14. Hast auch eine recht gute Completion Rate gehabt, aber das hat halt nicht so hundertprozentig geklickt wie mit Aaron Rodgers. Das ist nun mal leider durch die Verletzung geschuldet. Es wäre mit Aaron wahrscheinlich wesentlich besser geworden, das muss man sagen. Also da muss man auch fair bleiben. Aber es ist halt auch so, dass in der Defense auch noch einige Baustellen sind. Wenn ich sehe, dass Passyards pro Spiel sind deutlich über 236 Yards, die man kassiert hat. Man hat allerdings eine relativ okay Defense im Gegenlauf gehabt, da waren es bloß 112 Yards. Aber der große Punkt ist, 24 Punkte pro Spiel kassiert und nur 20 pro Spiel gemacht. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Wenn du weniger Punkte machst als der Gegner, im Schnitt vor allen Dingen, dann kommst du eigentlich auf keinen wirklichen Blumentopf. Und die Turnover war da natürlich auch nicht so wirklich prickelnd mit -3. Und die Offense-Line hat halt leider auch 51 Quarterback-Sacks zugelassen. Das ist nur der 28. Wert in der NFL. Da gibt es also nur vier Mannschaften, die noch schlechter sind. Und Quarterback-Hits sieht es auch nicht viel besser aus. Also die Quarterbacks der Green Bay Packers wurden 104 Mal getroffen beim Passversuch. Das sind dann auch Nummer 25 in der Liga. Und das man kann natürlich die Zahlen interpretieren, wie man möchte, aber wenn man das alles zusammenfasst, dann sieht man mal, dass wirklich einige Baustellen sind. Laufspiel, ja, wird besser, ist vor allen Dingen wesentlich besser als in den letzten Monaten, zum Ende der Saison hin, aber die Offense-Line muss besser werden, Receiver-Core ist jetzt geschwächt, da muss auf jeden Fall nachgelegt werden und in der Defense muss ganz, ganz viel hungriges, frisches Blut reinkommen, mit viel Aggressivität spielen, da muss viel mehr passieren, mehr auf die Bälle gegangen werden und vor allen Dingen auch mehr gegen den Pass verteidigt werden. Ja, auf jeden Fall. Also in den meisten Fällen stimme ich mit dir überein, mit deinen Aussagen, vor allem was die Defense angeht. So ein paar Sachen muss ich sagen, klar, natürlich stimmen die Statistiken in dem Sinne, aber da muss man dann die Packers oder die Spieler so ein bisschen in Schutz nehmen. Zum einen Rushing, ja, du hast selbst gesagt, wir sind wenig gelaufen, da können wir jetzt Positives erwarten. Wir bauen das Playbook neu auf. McCarthy will in der ersten Saison anfangen. Wir haben drei Running Backs mit Jones, Williams und auch noch Ty Montgomery, die eine super Leistung gebracht haben. Die alle, also ich glaube Ty Montgomery ist bei 3,3 Yards pro Lauf oder so und ansonsten sind alle über 4 Yards pro Lauf, also sowohl Williams als auch Jones, was extrem gut ist. Und ich denke auch, dass wir jetzt in Zukunft ein bisschen mehr darauf aufbauen werden. Und wo ich auf jeden Fall sagen muss, da sagen die Stats nicht so hundertprozentig was aus, ist bei den Offensive Line Stats, bei den Sacks und bei den Quarterback Hits. Zum einen hatten wir sehr viele Verletzungen, wir haben viel hin und her gewackelt. Also Spieler, die eigentlich undrafted Free Agents waren, sind zu uns gekommen und haben bei uns Starter gespielt. was ja eher ungewöhnlich ist. Die kommen jetzt in die zweiten Jahre, außerdem kommen die Veterans wieder zurück, Brian Bulaga als Right Tackle zum Beispiel. Außerdem muss man aber sagen, Brett Hundley hat schon, also viele Sacks hat er selbst verschuldet. Er ist oft aus der Pocket rausgelaufen, wenn sie stabil war. Die Offensive Line war meiner Meinung nach eine der Positionsgruppen, die nach Aarons Verletzung am meisten nach vorne gegangen sind und gesagt haben, hey, wir beschützen unseren Quarterback noch viel besser, weil Hundley kann nicht so rausgambeln, wie das Aaron immer gemacht hat. Der kommt nicht so gut raus und kann sich selbst beschützen. Aber Hundley ist dann oft, wenn die Pocket stabil war, trotzdem rausgelaufen und hat dann die Sacks bekommen. Und ja. Da muss man ganz ehrlich sagen, das belegt sich auch so ein bisschen dadurch, dass das beste Spiel von Hundley gegen die Steelers war. Und gegen die Steelers hatte er eine Verletzung aus der Vorwoche am Fuß, weshalb er nicht aus der Pocket rennen konnte. Ja, das sind halt die Punkte, klar, die auch jedes Mal explizit angeschaut werden müssen. Man kann das auch schlecht verallgemeinern. Du hast recht, wenn du sagst, dass gerade nach der Verletzung von Rodgers die Jungs sich da auch wirklich zusammengerissen haben. Das ist auch normal. Also wenn das heißt, hey, jetzt kommt es drauf an, wir müssen die Jungen noch besser beschützen. Und auch die Verletzung von Aaron war ja mehr als unglücklich und vor allen Dingen auch in der Situation. Ich habe das Spiel damals kommentiert. Im Live-Speed hätte ich gesagt, ja, war eine knappe Sache. Wenn man es sich genauer anguckt per Video dann nochmal, hat man schon gesehen, dass der Hit wirklich relativ spät kam. Man kann ihn aber auch aus beiden Situationen sagen, war unglücklich, dass er auch noch so dumm gefallen ist. Ja, doof. Also wirklich doof. Aber Aaron hätte da draußen auch nicht unbedingt sein müssen. Muss man auch dazu sagen, er ist nun mal dieser Houdini, der immer auf der Flucht ist. Aber da hilft ihm auch keine Offense-Line mehr da draußen. Das ist das große Problem. Und einen Aaron Rodgers zu ersetzen, ist so gut wie unmöglich. Also da, man hat mir ja mal vorgeworfen, dass ich Aaron nicht so gewinnt habe mit seiner Leistung. Er ist ein super, absoluter Top-Quarterback. Ihm fehlt halt über Jahre hinweg gesehen leider ein bisschen das Team drumherum. Er hat manchmal mit seinen Fähigkeiten, die er hat, die er spielerisch da hinlegt, das ist phänomenal. Ich bewundere ihn als Quarterback. Ich hätte gerne so einen Quarterback mal als Ballgeber für mich gehabt. Das wär gigantisch, aber das Problem war halt, das eine Jahr waren die verletzt, das nächste Jahr war Jordy Nelson weg und da fehlte ihm halt ein bisschen was. Und ich hoffe mal, dass er jetzt nach seiner Verletzung wirklich auskuriert wiederkommt. Man hat ja gesehen, er hat es probiert, er hätte sich bestimmt auch in den Dienst der Mannschaft gestellt, wenn es noch Richtung Playoffs gegangen wäre. Und er wird auf jeden Fall auch, da ist er Competitor genug, also der wird auf jeden Fall kämpfen, seine Mannschaft nach vorne zu bringen und ich freue mich schon drauf, ihn im September wieder spielen zu sehen, weil Aaron Rodgers ist im Moment das Herz und die Seele der Green Bay Packers, aus meiner Sicht in der Offense und die Packers haben ihm ganz, ganz viel zu verdanken und er ihn und er wird bestimmt auch in 2018 nochmal eine Riesensaison hinlegen. Ob es für den ganz großen Wurf reicht, muss man schauen, dafür gibt es halt einige Baustellen, aber man hat natürlich auch viele Draftpicks zur Verfügung, die muss man ja nicht unbedingt alle gleich in eigene Spieler ummünzen. Man kann da natürlich schauen, dass man auch ein bisschen nach vorne tradet und vielleicht ja noch den ein oder anderen hoffnungsvollen, talentierten Spieler zu bekommen. Jetzt wage ich zu bezweifeln, dass man da einen Quarterback bekommt, weil man hat einen relativ jungen Quarterback bekommen, der athletisch genug ist und eigentlich noch ausgebildet werden kann, DeShone Kizer. Wenn der hinter Aaron Rodgers lernt, dann ist der mal ganz schnell die Nummer 2. Und bin gespannt, was mit Hundley passiert, ob sie ihn behalten oder ob sie ihn vielleicht am Ende der Preseason dann vielleicht doch noch traden oder abgeben oder ihn einfach, also von der Leistungsfähigkeit würde ich sagen, Rodgers ganz klar Nummer 1, DeShone Kizer ist für mich im Moment die Nummer 2 und was dahinter kommt, ist völlig offen. Und da kann man natürlich schauen, dass man jetzt probiert, nach vorne zu traden. Ich würde als erste Stelle auf jeden Fall die Defense verstärken, in den ersten 1-2 Picks und schauen, dass man da den besten verfügbaren Athleten bekommt und vielleicht ein bisschen mehr Druck ausüben kann. Das heißt also ein Edge-Rusher oder Blitzing-Linebacker oder einen absolut dominanten Defense-Tackle oder sowas braucht man dann. Ja, und dann schauen, was das Defense-Backfield noch hergibt. Da ist bestimmt auch noch einiges zu verbessern. Du hast es gerade schon angesprochen, die Defense. Da ist eine Masse zu tun bei den Packers. Ich finde vor allem auf der Cornerback-Position, was du auch statistisch gerade sagst, die Verteidigung gegen den Pass war in den vergangenen Jahren nie so richtig gut. Jetzt hat man mit Tremaine Williams einen Ex-Packer, auch Super Bowl-Champion, zurückgeholt. In meinen Augen aber eigentlich nur der erfahrene Spieler, der so ein bisschen jetzt junges, frisches Fleisch oder junge, frische Jungs da heranführen kann. Ich hoffe natürlich ein bisschen, dass Kevin King, eine unglückliche Verletzung letztes Jahr, ein bisschen Rolle spielt, aber wahrscheinlich ist Cornerback wirklich eine Key-Position bei den Packers, wo einfach was passieren muss, auch im Draft. Ja, das kann ich mir aber gut vorstellen, weil als Cornerback kannst du auch mit in der zweiten oder dritten oder vierten Runde noch richtig gute Leute holen und die Möglichkeit zu führen. Und da ist natürlich ein erfahrener Mentor auch ganz wichtig, dass man in dieser Positionsgruppe auch jemanden hat, an dem man sich anlehnen kann, an dem man sich aufbauen kann, mit dem man auch reden kann, wenn es mal kein Coach ist. Das ist extrem wichtig. Die Spieler untereinander reden halt auch sehr viel miteinander. Und wenn du ein guter coachbarer Nachwuchsspieler bist, dann hörst du nicht nur auf die Coaches, sondern vor allen Dingen auch, was deine Mitspieler machen und schaust dir von ihnen die Sachen an und ab. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Cornerback ist eine Position, die ist neben Offense Line für mich persönlich die am schwersten zu findende Position, weil du bist ja nur dann im Rampenlicht, wenn du missgebaut hast und oder du machst einen Pick-Six, eins von beiden. Und wenn du deine Arbeit normal machst, dann sieht dich ja eigentlich kaum jemand, weil dann kriegt der Receiver keinen Ball, beziehungsweise schlägst du ihn weg und es sieht relativ unspektakulär aus, aber das ist so extrem wichtig, weil du damit natürlich auch die Psyche des Gegners bearbeitest, wenn du immer wieder die Hand dazwischen kriegst, beziehungsweise den Receiver so zudeckst. Also das ist echt eine schwere Position zu spielen und du musst ein unheimlich guter Athlet sein, du musst schnell sein, du musst geduldig sein, darfst nicht überaggressiv sein. Und das sind die Zutaten für einen guten Cornerback. Und dann noch im Idealfall vielleicht noch die ein oder andere Hand, um den Ball abzufangen. Also das ist extrem schwer und da sind ganz viele Mannschaften auch hinterher. Aber ich glaube, da sind Talente da, die wirklich in den zweiten, dritten, vierten Runden auch noch gut gepickt werden können. Also da muss man nicht all in gehen und schauen, dass man ganz nach vorne kommt. Ich meine, die Packers haben 12 Draftpicks. Die können natürlich eine ganze Menge machen, weil die meisten davon sind eigentlich ab Runde 3 und 4. In den ersten beiden Runden ist man an Position 12 und 13, glaube ich. Und dann hat man später noch die Picks von den Cleveland Browns, dritte und vierte Runde, glaube ich, an Nummer 1. Also da kann man auch noch einiges Gutes finden. Und vor allen Dingen in den letzten Jahren war es oftmals so, dass gerade Spieler, die in der Draft nicht so hoch gepickt wurden, sich super entwickelt haben. Und es gibt immer wieder positive Beispiele, gerade im Defense Backfield. Okay, also wir sind in der ersten Runde an 14, in der zweiten an 13 und in der dritten an 12, wenn ich das gerade richtig sehe. Und in der vierten und fünften haben wir den ersten Pick von den Browns bekommen. Okay. Aber soweit kommt es ja trotzdem auf das Richtige an. Also wir haben viele späte Picks vor allem, in den letzten vier Runden sind die meisten. Aber ich sag mal, da kann man, wie du vorher auch schon erwähnt hast, man kann sich hochtraden, man kann schauen, vielleicht kriegt man noch einen Zweitrunden-Pick, wenn man vielleicht noch ein bisschen mehr dazulegt. Ich meine, man kann ja auch zukünftig was dazulegen, gibt's ja auch immer die Möglichkeit. Da kann man dann auch so ein bisschen was noch nach oben machen, wenn man jetzt sagt, wir möchten jetzt die Spieler holen und jetzt ist das Potenzial da. Aber am spannendsten ist ja vor allem das, was schon passiert ist. Das kann man diskutieren, da weiß man, das steht so fest. Was glaubst du denn, welcher Big Move von den Cornerbacks wäre vielleicht auch was für die Packers gewesen? Richard Sherman vielleicht? Malcolm Butler? Was glaubst du, wer wäre da für uns interessant gewesen und wie bewertest du die Deals allgemein, Richard Sherman, innerhalb der Division zu den 49ers? Also Sherman ist ein bisschen risky pick. Nicht jetzt eine Person wegen seiner Verletzung. Er hat sich in der vergangenen Saison die Szene gerissen. Ja, nun auch nicht gerade nur ein umgeknickter Finger, also da muss man erstmal schauen, wie fit er wieder wird. Was ich ehrlich sagen muss, am meisten gewundert hat es mich, dass die New England Patriots Malcolm Butler überhaupt freigegeben haben, beziehungsweise ihm haben gehen lassen. Ja, den hätte man bestimmt gerne in Green Bay gesehen, weil der Junge kann covern, der kann wirklich nach dem Ball spielen und dem rennt auch so schnell kein Receiver weg. Da gibt es noch ein paar Jungs wie zum Beispiel auch Tyrann Mathieu, der Safety von Arizona, nach Houston gegangen. Auch so ein Ding, wo ich sage, hau. Ja, also so ein Leader auch und so einen emotionalen Spieler, so einer tut jeder Mannschaft gut. Was mich noch ein bisschen wundert, ist, dass die LA Rams so circa alles, was irgendwie laufen konnte, egal ob jetzt Defense Line, Linebacker oder Cornerback und auch insgesamt an großen, dicken Jungs in der Defense Line vor allen Dingen waren, dass die alles aufgenommen haben, was irgendwie geht. Also da spielt jemand auch ein bisschen mit seiner Zukunft finanziell gesehen. Aber das sind halt als Mensch und als Spieler hätte ich Malcolm Butler gerne in meiner Mannschaft, muss ich sagen, weil der Junge ist eigentlich 100% flexibel, der ist auf den kann man sich verlassen. Warum da jetzt im Super Bowl diese Tragödie aus seiner Sicht, der lief, dass er nicht spielen durfte, das weiß wahrscheinlich nur Bill Belichick und er, warum das so passiert ist. Aber am Ende des Tages gibt es halt immer wieder Situationen, wo man sagt, ja, kann man machen, muss man nicht machen. Und wenn du dann siehst, Richard Sherman innerhalb der Division, ja, das wird natürlich für zwei Spieltage richtig interessant sein, wenn sie gegeneinander spielen. Für den Rest der Spielzeit ist es völlig irrelevant und deswegen ist da so ein Cornerback, wenn der gesund wird, dann kann der in jeder Mannschaft spielen und der wäre natürlich auch bestimmt einer der Wide Receiver in der Liga, wenigstens für 80% des Spiels zudecken kann. Da ist halt nur noch ein Punkt und das ist der einzige Kritikpunkt, den ich an Sherman habe. Er redet mir manchmal ein bisschen zu viel und zwar nicht mit dem Gegner oder um den Gegner zu verunsichern, sondern auch mit seinen eigenen Leuten. Und da muss jeder Coach auch erstmal mit zurechtkommen. Und naja, also er ist ein extrem extrovertierter Spieler, der das auch braucht. Und wer das braucht, das ist auch dann mit ihm sehr gut beraten. Also der passt, glaube ich, ganz gut nach San Francisco. Da brauchten sie auch jemanden, der die junge und neue Defense Backfield Garde anführt. Der wäre in dieser Funktion bestimmt auch sehr gut für die Packers gewesen. Aber ich glaube, so ein Butler wäre oder ein Matthew wären so meine Favoriten gewesen, um das Defense Backfield da eher zu verstärken. Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, Tyrann Mathieu von den Cardinals zu den Texans gegangen, war auch bei uns ein Kandidat, vor allem, weil wir auch Morgan Burnett abgegeben haben zu den Steelers, beziehungsweise nicht abgeben haben, sondern haben gehen lassen und er ist zu den Steelers gegangen. Ja, was glaubst du? Ich weiß nicht, wie gut du dich mit dem Roster allgemein auskennst. Josh Jones als Strong Safety, wird der Burnett ersetzen können oder brauchen wir da vielleicht auch noch Verstärkung? Also Burnett ist in meinen Augen absoluter Hitter. Also so einen Typen brauchst du erstmal, der wirklich auch den Tight-End so tackeln kann, dass der einen gewissen Eindruck hinterlässt. Und das sind Spielertypen, die brauchst du erstmal. Und da war zum Beispiel aus meiner Sicht damals aus der Vergangenheit so ein Troy Polamalu von Pittsburgh ein ganz ähnlicher Spieler. Deswegen hat Pittsburgh ihn wahrscheinlich mit Kusshand auch genommen, dass er dort jetzt gelandet ist. Jones ist auch nicht schlecht, ist ein guter Hitter, der spielt auch wirklich aggressiv den Ball und den Spieler. Ich bin aber in seiner Pass-Coverage-Fähigkeit noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Da fehlt noch das ein oder andere Kleinigkeit. Vielleicht ist er auch eher so ein Spielertyp, der mehr nach vorne gezogen wird als quasi Nickelback, Linebacker, Verteidiger, der in Passsituationen trotzdem auch noch auf den Lauf aufpassen kann. Von daher fehlt da vielleicht, sagen wir mal, noch ein bisschen die Passverteidigung. Da muss aber auch der Strong Safety nicht hundertprozentig stark sein, sondern er muss vor allen Dingen auch den Run-Support geben. Und das kann er. Also das passt schon. Da muss aber halt auch ein richtiger Free-Safety dahinter sein, der dann auch mal ein halbes Feld alleine abzudecken. Und in den letzten Jahren ist ja auch einiges an Aderlass im Defense-Backfield passiert. Ne? Also wenn man sieht, wer alles weggegangen ist in den letzten Jahren, da ist schon eine große Lücke hinterlassen worden. Bin mal gespannt, ihr habt ja selber vorhin die Cornerbacks angesprochen, das wird ein wichtiger Punkt sein, aber insgesamt das Defense Backfield als Unit, also das sind ja mehr als nur die vier Leute, die da sind, das sind ja meistens 6 bis 7, wenn nicht sogar 8, da muss ein gewisser Level reinkommen und eine gewisse Konstanz reinkommen, dass du immer, weil Verletzungen musst du immer haben, dass du immer Leute auch rein rotieren kannst, die auf dem Level bleiben und das wird allerdings eine schwierige Aufgabe sein, dort über die Draft, weil in der Passverteidigung hast du selten das wie jetzt zum Beispiel die New Orleans Saints, die Latimore da in der ersten Runde oder in der zweiten Runde, glaube ich, was bekommen haben, der sofort als Starter, als Cornerback da eingeschlagen ist und sogar bis in den Pro Bowl gekommen ist. Das hat man nicht so oft, dass ein Cornerback gleich durchstartet und so eine Dominanz da noch hinterlässt. Also da muss man schon ein bisschen Glück haben. Aber da glaube ich, da muss der gute Kunst, ja, ein gutes Händchen, das waren jetzt dreimal gut in einem Satz, auch nicht schlecht, in der Draft dann zeigen. Ja, auf jeden Fall. Im Prinzip muss man halt auch schauen, du hast angesprochen mit der Leader-Position, das wird auch spannend. Wir haben jetzt Clinton Dix als Free Safety hinten drin, der ist auch ziemlich gesetzt. Kann man allein schon auch daran sehen, dass man Randall so einfach hat gehen lassen, obwohl er eigentlich vielleicht auch lieber Free Safety hätte spielen wollen, aber trotzdem Clinton Dix vorne war. Da war jetzt auch viel im Thema, er soll mehr Verantwortung übernehmen, weil eben Burnett weg ist, der eine große Führungsposition bei uns hatte. Dazu geholt haben wir einen Cornerback, der Jamon Williams. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ehrlich gesagt, nein. Okay. Muss ich. Man kann bei fast 3000 Spielern da auch nicht alle. Ja, natürlich, auf jeden Fall nicht. Da wird es auf jeden Fall spannend, denke ich, wer von den beiden so die Hauptführungsposition übernimmt. Wer ist der das Backfield anführt? Ich meine, dass Jamon Williams vor allem Kevin King ein bisschen supporten wird und die möglicherweise neuen Cornerbacks, die sehr wahrscheinlich im Draft kommen, wird er auch unter seine Fittiche nehmen, aber so ein bisschen der Leader der Defensive Backs, der fehlt auch momentan noch. Das wird auch ein sehr, sehr spannender Vorgang sein, denke ich. Roman, sag doch nochmal, wie du den Move von Mohamed Wilkerson von den Jets zu den Packers bewertest, ob er uns eine Hilfe sein wird oder ja, eher nicht. Ja, also prinzipiell ist ein Defense-Line-Spieler mit Erfahrung und vor allen Dingen mit genug Beef auch immer richtig gut. Die Jets sind jetzt natürlich jetzt nicht unbedingt das Powerhouse der NFL über die letzten Jahre gewesen, aber man muss da den einzelnen Spieler sehen. Und Wilkerson ist auf jeden Fall einer, der nach außen gut Druck machen kann. Er ist jetzt nicht die Sack-Maschine gewesen in den letzten zwei Jahren, hat aber trotzdem bei den Jets in einer sehr soliden Defense gespielt, gerade was auch die Laufverteidigung angeht. Da waren die Jets eigentlich wirklich ordentlich, einer der besseren, vor allen Dingen in der Saison 2016, 2017 war es okay, aber er ist ein erfahrener Spieler. Er ist auch das, was wir eben schon angesprochen hatten, dass auf bestimmten Positionen Erfahrung ganz wichtig ist. So wie Clinton Dix hinten die Bude dicht halten soll, brauchst du vorne einen, der seinen Spielern auch mal verbal, um es jetzt wirklich mal beim Namen zu nennen, den Arsch aufreißt und dafür sorgt, dass da richtig Druck gemacht wird. Und das ist ein wichtiger Punkt. Du kannst in der Defense-Line nicht durchspielen in einem Spiel, sondern du musst rotieren. Du brauchst also immer wieder auch mal Luft, weil die dicken Jungs sind da vielleicht ein bisschen anfälliger in Sachen Kondition. Und dementsprechend ist das okay. Du hast einen soliden Spieler bekommen. Ich glaube nicht, dass er wahnsinnig überbezahlt oder wahnsinnig teuer ist in der Hinsicht. Von daher kann man damit auf jeden Fall eine Lücke stopfen und Druck machen. Und ob er gleich als Starter durchgeht, mal gucken. Ja, mal sehen, was das Camp bringt, aber auf jeden Fall eine gute Rotation, mindestens eine Nummer 2 und mit ein bisschen Glück kriegt er durch den Wechsel von Grün-Weiß auf Gold-Gelb auch die, oder beziehungsweise Gold-Grün, Entschuldigung, da auch die richtige Motivation, weil er ist ja im Level der Mannschaft da doch ein bisschen gestiegen und die Chance bei den Packers, um die Playoffs zu spielen, ist wahrscheinlich deutlich größer als bei den Jets und das sollte auch ein Motivationsschub sein. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, ist auf jeden Fall eine Verbesserung in Sachen Erfahrung. Inwiefern er jetzt spielerisch wieder an seine Leistung von vor 3 Jahren anknüpfen kann mit seinen 12 Sacks in der einen Saison, werden wir sehen, müssen wir halt abwarten. Also er hat ja auch seine Hochzeit unter Mike Pettine bei den Jets gehabt, unserem neuen Defensive Coordinator. Werden wir sehen, was da noch passiert. Das ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? Der holt sich ja Leute, die er kennt und da arbeiten kann. Und dementsprechend ist das ein Move, der auch vernünftig ist. Wenn du einen Defense-Coordinator hast, der sich seine Leute, mit denen er zurechtkommt, nachholt und vor allen Dingen auch bekommt für einen, sagen wir mal, vertretbaren Aufwand, dann ist das ein wichtiger Punkt, weil damit kannst du ein, zwei Säulen wieder einschlagen, um dein Defense-System, was du spielen willst, auch schon zu etablieren. Das ist ähnlich so, wie ich vorhin sagte, dass die Spieler dann untereinander sprechen und da kommt auch vielleicht der ein oder andere Junge oder auch erfahrene Defense-Line-Spieler und fragt ihn dann, hey, wie hat denn unser DC das jetzt gerade gemeint, wie kann ich das machen, weil er sich nämlich nicht traut, den Coach anzusprechen, sondern geht dann lieber zum Spieler und das ist ein wichtiger Punkt, gerade wenn neue Defense-Koordinatoren sind, dass sie auch mal Leute nachholen, die sie schon kennen und die sie vom System her auch schon verstanden haben. Wir schmeißen dir jetzt ein paar Namen hin aus der Free Agency, so ein paar große Namen, Big Deals, weg von den Packers nun mal. Und du sagst so ein, zwei Sätze zu geben. Fangen wir mal an bei deinen 49ers, wo Kirk Cousins das weitergesucht hat und jetzt zu den Vikings gegangen ist. Ja, wundert mich nicht, weil da war auf jeden Fall genug Capspace zur Verfügung und auch eine Mannschaft, die Cousins ja fast die Playoffs garantiert. Von daher kann ich ihn sehr gut verstehen. Ich kann die Vikings gut verstehen. Sie hatten genug Geld und das Problem ist ja, wenn du drei gute Quarterback hast, die alle spielen wollen, dann hast du eigentlich keinen wirklichen Quarterback, weil die alle nach vorne drängen und jeder will spielen. Jetzt hast du eine klare Nummer eins. Die geben ihm eine Menge Geld, gehen da auch gut ins Risiko, weil sie halt garantiert haben, die 84 Millionen Dollar. Aber der Deal ist für Cousins und auch für die Vikings, glaube ich, auf jeden Fall lohnenswert. Und das wird eine interessante Geschichte werden, ob Geld dann auch Touchdown-Pässe wirft. Ich muss da erstmal korrigieren. Ich habe von den 49ers gesprochen. Das war natürlich Quatsch. Richard Sherman, den hatte ich noch im Hinterkopf von den 49ers. Er ist von den Redskins natürlich zu den Vikings gegangen, das mal zu korrigieren. Ja, der nächste wäre Wide Receiver Sammy Watkins, der zu den Chiefs gegangen ist. Auch einer der ganz, ganz Großen, der auf dem Markt war. Ja, das ist auch kein Wunder, dass er nochmal die Fühler ausgestreckt hat und geguckt hat, wo gibt's Geld, weil nämlich sein Vertrag ja ausgelaufen ist. Er hat ja letztes Jahr den Wechsel zwar von Buffalo nach L.A. gemacht zu den Rams, da ist allerdings sein Vertrag mitgewandert, weil es nämlich ein Trade war. Und jetzt hat er nach einer soliden Saison, es war jetzt nicht die Wahnsinnssaison bei den Rams, aber schon nicht schlecht, hat er natürlich nochmal gezeigt, hey, ich bin auf dem Markt, ich bin einer derjenigen, der schnell laufen kann, der gute Bälle fangen kann, wer will mich haben? Und da haben die Chiefs natürlich erstmal hier gerufen. Und das wird auf jeden Fall ein Deal sein, der ihnen in der Tiefe hilft. Und ich bin gespannt, ob Patrick Mahomes als neuer Chiefs-Quarterback, der dort die Nummer 1 sein soll, ob er derjenige ist, der dann auch weit genug werfen kann, um Watkins seine Schnelligkeit dann noch auszunutzen. Tyrann Mathieu war eben schon einmal Thema von den Cardinals zu den Texans. Wie würdest du den Move bewerten? Also ich finde ihn eher jetzt nicht des Geldes wegen, sondern es war irgendwas, er wollte weg, weil er hätte bei Arizona sogar eine Million Dollar mehr verdienen können. Aber ich glaube, er hat so ein bisschen entweder mit den Cardinals abgeschlossen. Sein Head Coach Bruce Arians ist auch nicht mehr da. Vielleicht war das Umfeld für ihn dann auch nicht mehr vernünftig. Und dann geht er halt zu einer Mannschaft, die schon eine gute Verteidigung hat. Die Houston Texans sind wirklich gar nicht so schlecht. Von daher hat er noch seinen Buddy J.J. Watt da irgendwie per Twitter ja gleich noch mitgenommen. Und hat sich gefreut, dass er dort landen darf. Guter Spieler, bisschen verletzungsanfällig, dementsprechend ein geringes Risiko für die Texans, die ihm nur 7 Millionen Dollar zahlen müssen in dieser Saison. Aber wenn er gesund bleibt, ist er auf jeden Fall ein Faktor, der den einen oder anderen Ball abfängt oder wegschlägt. Und von daher passt er ins Gefüge der Houston Texans. Die Cardinals müssen eh neu aufbauen. Von daher tut es ihnen weh, aber sie werden es irgendwie verkraften können. Jetzt kommen wir wirklich mal zu den 49ers, nämlich Jerick McKinnon von den Vikings zu den 49ers. Freust du dich, dass ihr ihn bekommen habt? Naja, ich bin ja so ein bisschen Sympathisant sozusagen, würde ich mal sagen. Ich bin kein Diehard-Fan mehr von irgendeiner Mannschaft. Okay. Aber natürlich habe ich schon noch die Augen Richtung Bay Area und gerade Rot und Gold ist schon so ein bisschen meine Farbe, die ich damals von Joe Montana, Roger Craig, Jerry Rice abgekriegt habe sozusagen, weil ich sie auch mal live selber erlebt habe, deswegen war das eine besondere Sache. Ja, aber um auf das Thema zu kommen, McKinnon ist natürlich eine super Waffe für die 49ers. Garoppolo wird es lieben, ihn in seiner Mannschaft zu haben, weil er ist vom System her gewohnt, auch auf die Running Backs zu werfen. In New England ist es ein ganz großer Faktor gewesen. Shanahan als Head Coach ist natürlich auch einer derjenigen, der in Atlanta dafür gesorgt hat, dass seine Running Backs immer genug gefüttert wurden, sei es durch Laufspiel oder halt auch durch kurze Pässe. Und McKinnon ist halt einer, der wirklich richtig gut ist in Sachen Ballfangen. Er kann auch die harten Yards durch die Mitte laufen. Er ist ein All-Purpose-Back, der kann also blocken, laufen, werfen, fangen, Entschuldigung, werfen braucht er ja nicht. Und dementsprechend hat Garoppolo da auf jeden Fall ein gutes Ziel bekommen und die 49ers haben auch eine Menge Geld in die Hand genommen, um ihn zu bekommen. Ich glaube, es waren um die 32 Millionen für 4 Jahre. Also das ist für einen Running Back schon ganz schön viel. Wird interessant sein, wie der Rest der Offense drumherum aufgebaut wird, aber Quarterback und Running Back stimmen schon mal. Dann ist Danny Amendola, den man ja eigentlich jetzt lange mit den Patriots in Verbindung gebracht hat, verdient sein Geld bald in Miami. Wie siehst du den Trade? Ja, zweischneidig. Einerseits für Amendola war er ja, wenn alle fit sind, in der Wide Receiver Gilde der Patriots doch eher an dritter, vierter Position. Das heißt also, er hat eigentlich nicht so die Hauptrolle gespielt. Er musste aufrücken, weil halt einige Verletzte waren und vor allen Dingen ist er Mr. Zuverlässig in Sachen Playoffs. Ich wage aber zu bezweifeln, dass er diese Rolle dann auch bei den Dolphins einnehmen kann, weil ob die so weit in den Playoffs kommen, das weiß ich noch nicht so genau. Dementsprechend, die Vikings holen sich einen Spieler, der gut einsetzbar ist, der flexibel einsetzbar ist, der ein Slot-Receiver ist, das heißt also, er läuft die kurzen, schnellen Routen über die Mitte, kann aber auch außen laufen, hat natürlich ein bisschen Körpernachteile, weil er nicht der Größte ist, aber gerade für die schnellen Pässe, die dem Quarterback auch Entlastung geben, ist er ein perfekter Mann. Die Patriots haben natürlich gesagt, so, wahrscheinlich kommt Julian Edelman wieder, dann brauchen wir Amendola vielleicht nicht unbedingt und die müssen aufpassen, dass ihr Salary Cap dort nicht zu sehr strapaziert wird, weil was man im Hintergrund haben muss, 177,2 Millionen Dollar darf jede Mannschaft ausgeben pro Saison und die Patriots sind die Mannschaft, glaube ich, mit den meisten Millionären. Da haben also 32 Spieler des aktiven Kaders haben mindestens 1 Million auf dem Konto nach der Saison und dementsprechend müssen die da ein bisschen sortieren und können halt nicht den nächsten Millionär mit aufnehmen und da wird Amendola doch in Miami doch ein bisschen mehr Geld verdienen. Und es ist vielleicht auch ein bisschen angenehmeres Wetter, wenn man da trainieren muss, ist in South Florida vielleicht ein bisschen angenehmer als New England. Genau, anders ist es beim nächsten Move. Das ist Allen Robinson, der nämlich aus Florida zu den Chicago Bears gegangen ist. Heißt also klimatisch kein sinnvoller Wechsel. Stimmt, wenn man es nur danach nimmt, wobei es ja, ich glaube Lake Michigan ist es da oben, auch ganz nett ist. Da hat man auch einen Strand, aber ja, sportlich gesehen ist es natürlich auch ein bisschen riskanter Wechsel. Die Bears sind in einem ja doch eher mittelfristigen und langfristigen Aufbau. Er hat natürlich dort ein Umfeld, was nicht schlecht ist. Da sind viele neue, junge Spieler, Howard und Trubisky und da passiert auch ein bisschen was im Coaching-Staff. Die Offense-Line ist relativ gut. Also da wird aufgebaut, aber die Defense ist halt längst nicht mehr das Midway-Monster, was das mal war. Von daher, da sind in den nächsten 2-3 Jahren wahrscheinlich noch viel Arbeit zu machen, damit die Bears wieder zu einem vernünftigen Playoff-Contender werden. Aber wir haben es ja auch dieses Jahr gesehen, die Buffalo Bills sind plötzlich aus dem Nichts gekommen und haben die Playoffs erreicht und haben da sogar relativ lange eine Chance gehabt, sogar noch zu gewinnen. Also von daher, man weiß ja nie in der NFL, was da passiert. Aber trotzdem, der Wechsel zu den Bears kann eigentlich meistens in dieser Situation zur Zeit nur mit einer guten Stange Geld versüßt werden und da wird er wohl noch ein bisschen was bekommen haben. Ja, auf jeden Fall. Wo wir gerade bei den Wide Receivern sind, gibt's noch einen Trade, wo sich viele gedacht haben, okay, was ist das jetzt? Und mich hat's auch so ein bisschen getroffen. Ich habe meinen Mock-Draft genau am Abend danach geplant und hatte den Trade komplett vergessen und habe das nur kurzfristig schon wieder geändert. Und zwar ist Brandon Cooks von den New England Patriots zu den LA Rams gegangen. Was denkst du dazu? Da bin ich ehrlich gesagt auch überrascht, weil Brandon Cooks ist einer der guten jungen Wide Receiver der NFL. Er wurde ja getradet von New Orleans nach New England, nach nur einem Jahr jetzt schon wieder weg. Da bin ich wirklich überrascht, weil, soweit ich das mitbekommen habe, ist er sogar noch in seinem Rookie-Deal. Das heißt, er kostet gar nicht so wahnsinnig viel Geld. Dass die Patriots jetzt da ihren Deep Threat aufgegeben haben, lässt eigentlich nur vermuten, dass sie ihre Wide Receiver Garde komplett neu aufstellen wollen. Dass sie also versuchen, auch das Gefüge, die Spielart vielleicht ein bisschen anzupassen, wobei sie natürlich eine viel größere Baustelle haben, die sie vielleicht dieses Jahr noch nicht, aber auf jeden Fall demnächst mal angehen müssen, und zwar der Nachfolger von Tom Brady. Da wird eine Riesenlücke zu füllen sein und da müssen sie halt auch sehen, dass sie sich runtertraden. Und das war vielleicht der Sinn und Zweck der Übung. Jetzt haben sie 2 First-Round-Picks in der ersten Runde, zwar nicht ganz weit vorne, aber da könnte man natürlich ein bisschen, sagen wir mal, agieren, auch am Draft-Day vielleicht noch das ein oder andere Risiko eingehen, weil dann kommen sie noch ein bisschen weiter nach vorne. und können auch insgesamt mit den Picks ganz gut arbeiten. Wenn man eins den Patriots bescheinigen muss, dann ist es, dass sie Spieler entwickeln können. Sie können wirklich aus spät gedrafteten oder aus Spielern, die woanders nicht wirklich erfolgreich waren, aber gute Ansätze haben, was machen. Da gibt's immer wieder Beispiele. Edelman, Chris Hogan, Tom Brady, bestes Beispiel überhaupt. Da kann man also wirklich auf die Historie zurückblicken und die Patriots-Fans sollten da nicht bange sein, aber ich finde den Move schon fragwürdig. Vielleicht war noch irgendwas anderes, was vorgefallen ist im Umfeld, aber rein sportlich gesehen ist es schon eine Schwächung, weil damit natürlich die tiefe Passattacke von Brady ein bisschen leiden wird. Ja, und zu guter Letzt habe ich noch einen Free-Agency-Move für dich, den du bewerten kannst. Und zwar ist das, jetzt muss ich gucken, ich kann den noch nicht aussprechen, Ndamukong-Suh ist zu den Rams gegangen. In der Defensive Line auch noch Suh dazu bekommen von den Dolphins. Man mag von ihm halten, was man möchte. Also er ist, Fairness ist da bestimmt ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber zumindest footballtechnisch von der Leistung her unglaublich stark. Ja, nicht jeder Defense-Lineman ist ein Teddybär, also das muss man ja dazu sagen. Der ist ein dominanter Defense-Tackle, der mit Aaron Donald zusammen da jetzt eine Wahnsinns-Defense-Line hinschlägen wird. Da gibt's ja noch den ein oder anderen, der dann außen davon profitieren wird, dass die beiden dicken Jungs in der Mitte da richtig Krawall machen werden. Die Rams, die haben einiges investiert dieses Jahr in der Offseason mit Trades. Und man darf eins nicht vergessen, Sue ist auch nicht billig. Ne? Der hat bei den Dolphins vor einiger Zeit so einen 114 Millionen Dollar Vertrag übernommen. Jetzt haben sie ihn, ich weiß gar nicht genau, ob er genau getradet wurde oder ob er entlassen wurde und dann dort bei den Rams aufgenommen wurde. Er wurde entlassen, er wurde gecuttet, okay, und dann aufgenommen. Ja, dann haben sie auf jeden Fall noch ein bisschen Debt Money im Cap-Space, also den Signing-Bonus und so weiter, der rechnet sich ja trotzdem dagegen. Also es war schon ein Risiko auch von den Dolphins, diesen Riesenvertrag aufzulösen, aber der wird auch nicht nur für zwei Snickers und einen Milky Way in L.A. spielen. Also der hat da bestimmt auch noch ein paar Taler in der Tasche und dementsprechend wird das auf jeden Fall eine Wahnsinnsmotivation sein für ihn. Und ja, er ist nicht unbedingt derjenige, mit dem man abends an der Kneipe an der Bar stehen wird und sich in politischen Diskussionen ausüben sollte, sondern er ist halt ein böser Defense-Line-Spieler. Und die Defense der Rams dieses Jahr, die wird echt schwer zu knacken sein. Da werden gerade was Lauf angeht und auch Passdruck durch die Mitte, wird da einiges passieren. Und da müssen sich gerade die Jungs aus der NFC West warm anziehen, weil die spielen ja zweimal gegen sie. Und dementsprechend wird jeder Quarterback erstmal gucken, ob er eine vernünftige Unfallversicherung hat. Weil wenn da Donald und Schuh gleichzeitig auf ihm einschlagen, dann wird es echt dunkel. Und für die Rams, ja, die müssen was tun. Die haben den Sprung in die Playoffs geschafft, aber noch nicht erfolgreich umgesetzt. Dementsprechend, die haben einen riesen Erwartungsdruck. Die kriegen bald ihr neues Stadion. Die sind in der LA im zweitgrößten Fernsehmarkt der USA, wenn nicht sogar der größte. Menge Hollywood im wahrsten Sinne des Wortes los und dementsprechend haben die halt richtig zugeschlagen und das wird auf jeden Fall ein Spektakel in der Defense werden. Ja, dann kommen wir von der Glamour-Welt Hollywoods nochmal zurück ins beschauliche und dörfliche Wisconsin, nämlich nach Green Bay. Wir biegen so ganz langsam auf die Zielgerade dieses Podcasts an und wollen natürlich von dir wissen, sonst können wir dich nicht gehen lassen, wie du denn die Packers in der kommenden Saison siehst, jetzt auch mit der Rückkehr von Aaron Rodgers, einem gesunden Aaron Rodgers, wie man von Mike McCarthy hört, was möglich ist, wo die Packers dann vielleicht landen könnten, wenn alles optimal läuft? Also als erstes ist natürlich klar, man kann von vornherein nicht sagen, welche Verletzungen in der Saison kommen oder welche nicht, aber wenn wir davon ausgehen, dass die Spieler, die jetzt da sind, auch vernünftig durchkommen, dann sind die Packers auf jeden Fall wieder in der Richtung des positiven Trends. Sie haben jetzt das erste Mal die Playoffs verpasst. Das ist schon Ewigkeiten her. Ich glaube, 9-mal hintereinander waren sie vorher in den Playoffs. Das ist natürlich eine Ansage. Und Aaron Rodgers, solange er spielt und solange er gesund ist, wird er die Offense immer irgendwie am Leben halten. Er hat auf jeden Fall das Talent, seine Receiver sehr gut einzubinden. Er nimmt natürlich mit seinem starken Passspiel und auch mit seiner Fähigkeit, mit seinen Beinen das Passspiel zu verlängern, also sich aus den Sacks rauszudrehen, aus dem Pressure wegzulaufen, nimmt er auch den Druck von den Running Backs, denn dann wird nämlich das Laufspiel richtig gefährlich, wenn das Passspiel funktioniert. Die Offense macht mir relativ wenig Sorgen, solange sie wirklich gesund bleiben, ein vernünftiges Laufspiel haben, das Laufspiel, was vor allen Dingen im Schnitt pro Lauf wirklich ordentlich war, wieder etabliert werden kann und mehr gelaufen wird, dann ist es auch einfacher für Rodgers, sein Passspiel über Play-Action dann zu etablieren und auch die tiefen Pässe, die er wenn einer tiefe Pässe werfen kann, gerade in Drucksituationen, dann ist es Aaron Rodgers und der wird auf jeden Fall da seine Leistung bringen können. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist die Defense. Das hatten wir vorhin ja auch schon mal angesprochen in der Free Agency, auch in der Draft-Situation. Da muss auf jeden Fall nachgelegt werden, wenn dort ein bisschen Talent nachkommt und vor allen Dingen die Außenposition beim Coverage verstärkt werden, dann hat man die Möglichkeit, auf jeden Fall mitzuhalten. Also 24 Punkte pro Spiel zu kassieren, ist auf jeden Fall nicht der Anspruch, den Green Bay hat. Da muss auf jeden Fall was passieren. Wenn da was reduziert werden kann, dann kann vielleicht sogar nicht nur das Minimalziel Playoffs erreicht sein, sondern sogar noch ein bisschen mehr. Da muss man natürlich gucken, wie die Gesamtsituation der Liga ist mit Verletzungsproblemen und so weiter. Aber das Potenzial, solange diese Offense noch ein bisschen variantenreicher gespielt wird, das heißt, mehr Lauf muss eingesetzt werden, dann ist die Offense auf jeden Fall schwer auszurechnen und in der Defense noch ein bisschen mehr den letzten Tick in Sachen mehr Talent, mehr Schnelligkeit und vor allen Dingen mehr Druck auszuüben, dann ist da auf jeden Fall mehr drin. Also ich rechne, um es nachher auf einen Punkt zu bringen, dass die Green Bay Packers auf jeden Fall wieder um die Playoffs mitspielen. Ob es der Divisionssieg wird, ist schwer zu sagen, weil da passiert halt auch inzwischen einiges, gerade was in Minnesota abgeht. Und da muss man abwarten, wie dort die Situation gerade mit Kirk Cousins jetzt ist. Aber Playoffs sind damit zu rechnen und ja, auch von der sechsten Position aus in Playoff-Rennen kann man noch den Super Bowl gewinnen. Also wenn man in den Playoffs ist, dann ist das eh eine Sache, die auch viel mit Glück und Tagesform zu tun hat und dementsprechend ist dann alles möglich. Ich rechne mal mit einem Playoff-Platz, vielleicht über die Wildcard, aber dann ist auch noch eine ganze Menge drin. Alles klar, das sind schöne Worte. Also ich bin da auch, kann fast alles unterschreiben, was du sagst. Ich glaube einfach, dass die Offense auch durch die gute Entwicklung unseres Laufspiels mit Aaron Jones und Jamal Williams sich wirklich getan hat und damit ja auch ein bisschen nicht mehr ganz so berechenbar wird, wenn Aaron Rodgers gesund ist, dass wir jetzt vielleicht noch eine zweite Waffe haben, wenn die Offense auf dem Feld steht. Also hoffe ich zumindest, dass es so ausgeht. Du sagst es richtig und wenn ich mich richtig erinnere, sind die beiden Running Backs ganz späte Picks gewesen. Das sind irgendwie 5. und 6. Runde oder sowas gewesen. Also man kann natürlich auch sehen, dass man, wenn man die Running Backs der vergangenen Saison so spät gedraftet hat, dann haben wir immer eine Chance, auch vernünftiges Talent als Cornerback-Position zu bekommen. Und dann gibt es Möglichkeiten, dort in der Defense auch ein bisschen nachzulegen. Und gerade in der Offense ist es halt wirklich schön zu sehen, dass wenn Aaron Rodgers ein bisschen zaubert und wieder ein bisschen mehr Play-Action spielen kann, dann kann da wirklich eine ganze Menge passieren. Mit viel Talent und Spucke ist da wirklich was zu machen und auch einen späten Draft-Pick kann man entwickeln lassen oder man tradet vielleicht noch 2, 3 nach vorne. Dann ist die Sache auch mal einen kleinen Pick-Wert und einen kleinen Risikowert und vielleicht noch einen sehr guten, talentierten, athletischen Spieler zu holen, den man dann entwickelt. Und das muss die Devise sein. Offense, die wird schon laufen. Defense noch ein bisschen weiterentwickeln, dann wird das auch schon was. Ja, denke ich, sehe ich auch so. Also kurz nochmal zum Nachreichen, die Picks von den Running Backs waren 4. und 5. Runde, wobei man dazu sagen muss, dass Aaron Jones der Compensatory Pick in der 5. Runde war, also ein sehr, sehr später 5. Runden Pick. Aber ich denke das auch so. Also wir haben dazu ja noch in der 7. Runde Devante Mays gepickt, wir haben 3 Running Backs geholt letzten Draft und hatten da mit 2 Erfolg. Ich denke, dass man sowas wieder probiert, entweder halt auf dem Corner oder bei den Edge-Rushern oder eventuell auch bei den Wide Receivern. Es kommt so ein bisschen drauf an, wie halt die Philosophie von Gute Kunst jetzt ist, dass man eine Position oder zwei Positionen in den frühen Picks angeht und dann so Sachen wie den Wide Receiver vielleicht einfach mit mehreren späten Picks nimmt und da versucht, so ein bisschen was zu bekommen. Ich denke, dass vor allem, was wichtig ist, ist halt die Entwicklung um den Cornerback. Das ist für mich das Wichtigste eigentlich. Und natürlich meine heißgeliebten Edge-Rusher, was da noch so passiert. Ja, ich meine, die meisten wissen, ich mag Marcus Davenport zum Beispiel sehr gerne. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben auch bei uns noch Spieler. Also Vince Beagle, der letzte Saison eigentlich fast komplett verletzt war, kommt auch wieder zurück. Beziehungsweise, das heißt wieder zurück, war ja nie wirklich da. kommt aus dem Draft letztes Jahr. Ich denke, dass wir ein gutes Team haben. Als Packers-Fan finde ich die Vikings natürlich scheiße und ich weiß, dass wir auf jeden Fall die Division gewinnen werden. Ja, also ich sag mal, ich würde jetzt nicht sagen, letzte Saison habe ich gesagt, okay, Super Bowl ist drin. Diese Saison muss ich sagen, ja, die Verletzung von Aaron hat so ein bisschen was aufgezeigt, was an Lücken sind. Was ich positiv finde, ich finde es gut, dass das aufgezeigt wurde, weil wir zum Beispiel jetzt Capers endlich losgeworden sind. ja, ich denke auch Playoffs, Divisional Round, vielleicht Championship, Conference Championship, so in etwa wird es werden. Vielleicht geht was, vielleicht nicht. Denke auch, da kann man mich Roman anschließen, dass es sich ziemlich auf die Tagesform bezieht. Ich habe übrigens noch einen Sleeper für euch für die Draft. Hat ein bisschen den Hintergrund. Auch die Kombination, die Sean Kizer jetzt neu bei den Packers und Jordy Nelson nicht mehr da. Mich würde es nicht wundern, wenn mit einem vierten oder fünften Runden-Pick der gute EQ St. Brown in Green Bay landet. Equanimous St. Brown ist ja so ein bisschen aus deutscher Sicht auch interessant, weil seine Mutter ist aus Leverkusen, er ist in Frankreich geboren, lebte auch mal ganz kurz in Deutschland und sein Vater ist Amerikaner, ehemaliger Universum. Der Junge ist jetzt nach 3 Jahren Notre Dame in die Draft gegangen und er ist riesengroß, 1,96 Meter, glaube ich, ist für diese Größe relativ schnell, mit 4,45, glaube ich, ist er gelaufen beim Combine. Und hat recht gute Hände. Und er hat mit DeSean zusammen im College gespielt bei Notre Dame. Also mich würde es nicht wundern, wenn man auch auf langfristige Sicht sich da einen talentierten, guten, vor allen Dingen hart arbeitenden Wide Receiver holt und den dann mit dem vielleicht kommenden Quarterback, wenn Aaron dann irgendwann mal drüber nachdenkt, in Rente zu gehen, ob man weiß, ob DeSean Kizer dann immer noch da ist, aber er hat auf jeden Fall auch genug Talent, lange genug in der Liga zu bleiben. Ob das vielleicht auch eine Kombination wäre. Also vom Spielertyp her würde er den Packers gut tun, gerade weil er auch eine tiefe Waffe ist und weil er wahrscheinlich nicht vor der dritten Runde gedraftet wird. Das heißt also, er wird spät verfügbar sein und da kann man mit einem späten Pick und einem der vielen Picks dann in den späten Runden, glaube ich, einen ganz guten Stil landen. Ja, dazu muss ich als in Anführungszeichen Draft-Experte der unserer Vereinigung so ein bisschen sagen, ich finde, das ist ein klasse Spieler. Den deutschen Hintergrund, okay, ich glaube, das wird ein bisschen mehr gehypt, als eigentlich ist. Also ich glaube, irgendwie ein Elternteil ist ursprünglich aus Deutschland, aber also er kann Deutsch sprechen, aber sonst hat er eigentlich nicht viel mit Deutschland zu tun, glaube ich. Seine beiden Brüder haben in einer Mannschaft gespielt. Also er selber nicht, da war er schon im College. Aber es ist wirklich so, dass seine Mutter ist aus Leverkusen und die haben noch einen deutschen Bezug, aber du hast recht, es ist kein wirklicher Deutscher, aber es ist halt ein kleines schwarz-rot-goldenes Tag an seinem Trikot. Genau. Also es ist net to know, aber ja. Aber mal ganz abseits davon, ich glaube, dass es ein echt sehr, sehr guter Wide Receiver ist. Ich glaube, dass er echt viel machen kann. Das Einzige, wo ich nicht so ganz mit dir übereinstimme, ist, ich glaube, dass er in der dritten Runde weggehen wird. Vielleicht, wenn er viel Glück hat und irgendwen besonders überzeugt hat, vielleicht sogar in der späten zweiten. Also ich denke, wenn er an Tag 3 noch da ist, also wir haben ja den ersten Pick der vierten Runde und damit den ersten Pick des dritten Tages. Und wenn er da noch da ist, dann sollten wir auf jeden Fall zuschlagen. Dann ist das eine ziemliche Verstärkung für uns, aber ich glaube fast, dass er sogar noch früher gehen könnte. Ja, bin mal gespannt. Also auf jeden Fall ist es ein Pick wert. Ja, genau. Wo wir gerade bei den Wide Receivers sind, gehen wir doch mal weiter zu unserem Frag-Roman, was wir eingeführt haben. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wir haben so ein bisschen der Community rumgefragt, was interessant ist, was die Leute von dir wissen wollen. Und zwar fragt Jonas Bartel, als ehemaliger Wide Receiver, bist du mit den Änderungen der Catch-Rule zufrieden? Wenn nein, wie sieht dein Vorschlag für eine bessere Catch-Rule aus? Also das ist ein ganz kontroverses Thema. Die Forderung oder beziehungsweise die jetzt kommen, bin ich auf jeden Fall zufrieden, weil ich habe mir heute Mittag nochmal diese neue Catch-Rule durchgelesen. Sie ist ja in dem Sinne nicht neu, sie haben bloß ganz viel rausgenommen. Also da sind einige Positionen, die immer strittig waren, rausgenommen worden. Es ist jetzt so, wenn der Ball in der Bewegung des Passes oder in diesem Prozess des Passfangs sich noch innerhalb der Hände bewegt, aber nicht den Boden berührt, dann ist es ein Passfang. Das ist so die Grundregel, die sie da nochmal mit reingebracht haben. Ich bin auf jeden Fall ein Freund davon, das Spiel positiv zu gestalten. Das heißt also, wenn der Receiver die Chance hat, den Ball zu fangen und er bewegt sich halt innerhalb des Passfanges und hat ihn nicht 100% die ganze Zeit unter Kontrolle, aber am Ende des Tages hat er ihn gesichert, bin ich der Meinung, sollte es ein Catch sein. Und deswegen, gerade als Receiver, der immer sagt, ey, ich habe den Ball gefangen, ja, also es gibt keinen Wide Receiver, der von sich aus sagt, nee, den habe ich fallen lassen, muss ich sagen, ist das auf jeden Fall im Sinne des Sportlers, im Sinne des Sports allgemein und auch des Spiels, weil was ist es, wenn du da eine super Aktion hast, mit Hängen und Würgen, dann gerade noch die Hand runterkriegst und dann kommt ein Schiedsrichter im Video-Review und sagt, aber da war ein Grashalm dazwischen und der Ball hat da mal kurz den Boden berührt. Ich bin Fan davon, lass das Spiel flüssig werden, nicht zu viel nachgucken lassen, ist es a catch, also von daher sehr, sehr gut. Ich hätte auch jetzt nichts als Idee, was man da hätte noch besser oder noch anders machen können. Macht das Spiel so leicht wie möglich. Die Schiedsrichter haben es eh schon schwer genug auf dem Feld. Wenn dann jede dritte Situation beim Video angeguckt werden muss, dann ist es blöd. Und im Zweifel lieber mal ein Catch mehr als ein zu wenig. Ja, gehe ich absolut mit dir konform. Also ich finde die neue Catch-Rule auch echt positiv für den Sport und positiv für wunderbare Catches. Für uns muss ich ganz ehrlich sagen, also erstmal muss ich alle Cowboys-Fans stoppen. Nein, Dez Bryant war kein Catch, weil damals gab es diese Regel noch nicht. Ja, genau. Gibt ja die Möglichkeit, dass vielleicht wegen dir vielleicht auch der ein oder andere Cowboys-Fan hier reinhört. Da hätte ich nichts dagegen. Dann dazu zu sagen, ich meine, wir hatten auch den einen Fumble von, du hast, glaube ich, vorher irgendwann schon mal Geronimo Allison angesprochen. Den einen Fumble, wo auch die Diskussion war es ein Catch, war es kein Catch bis zu diesem Fumble, nach der jetzigen Regel, klar, es war ein Catch und ein Fumble, nach der bisherigen Regel hätte ich eher gesagt, nein, diskutabel, aber okay, dafür haben wir wenigstens Klarheit, wo wir weniger Klarheit haben und was bestimmt auch sehr, sehr spannend anzugucken wird, Peter Beckmann auf Twitter fragt nach allgemein den beschlossenen Regeländerungen zur neuen Saison, wie du die bewerten würdest, da würde ich explizit auf die Kopf-runter-Diskussion, also mit dem Kopf nach unten in den Tackle gehen. Das wurde ja jetzt verboten, für alle, die es nicht wissen, ist sehr, sehr kritisch, hatte Patrick Isume bei RAN ein Video zu, oder ich glaube, auf seiner privaten Seite, ich weiß nicht genau, ein Video zu gemacht, bezüglich dem halt, dass gerade Running Backs ja so die Spieler sind, die gehen einfach mit dem Kopf nach vorne ins Tackle. Was denkst du dazu? Ja, das ist eine ganz schwere Situation. Es war schon, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren die Versuchsregel sozusagen, dass sie dann gesagt haben, wer mit der Helmkrone voran in den Tackle geht, kann auch bestraft werden. Jetzt soll es noch durchgesetzt werden. Also da frage ich mich manchmal, wie ein Ballträger überhaupt noch mit dem Ball laufen soll. Der kann ja schlecht mit dem Ball ankommen wie ein Football-Kellner und sagen, hallo, ich habe ihn hier auf dem Tablett, wer möchte ihn haben? Das heißt, man muss den Ball sichern und man muss sich irgendwie davor wappnen oder dagegen wappnen, dass man getackelt wird. Und man darf ja auch, das ist ja Teil des Spiels, einen Tackle brechen. Bloß wie soll man das machen, wenn man sich nicht kompakt machen darf? Das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich, weil nach meinem Erinnerungsvermögen und nach meinem Bild, was ich habe, sind eigentlich relativ wenig Ballträger, die mit ja, Kopf hochgezogen oder Kopf voran, Schultern hochgezogen, die in den Tackle reingelaufen sind, schwer verletzt worden. Meistens ist es ja so, dass es durch Situationen kommt, wo Friendly Fire ist oder wo Spieler getroffen werden, die verteidigungslos sind. Aber ein Ballträger, der sich darauf vorbereitet, den Tackle zu brechen oder getackelt zu werden, der ist nicht verteidigungslos, weil der sich nämlich genau in dem Moment anspannt, seinen gesamten Körper, den er dafür trainiert hat, den dafür quasi zu benutzen, dann ist das keine verteidigungslose Haltung und dementsprechend verletzt man sich auch viel weniger. Es gibt den Charakter des Spiels ein kleines bisschen auf, wenn der Ballträger nicht den einzigen Vorteil, den er hat, nämlich sein Momentum und seine Bewegung, nutzen darf, um den Gegner über den Haufen zu rennen, beziehungsweise um den Gegner daran zu hindern, ihn zu tackeln. Dementsprechend, ich kann verstehen, dass dieser Gesundheitsgedanke wichtig ist und dass, wenn man dem Defense-Spieler verbietet, mit dem Kopf voran, beziehungsweise mit der Schulter voran, den Kopf-Nackenbereich des Angreifers zu tackeln, dann muss man auch den Angreifer, den Running Back, den Ballträger irgendwie dazu bringen, nicht mehr auf diese Situation einen praktischen Vorteil draus zu ziehen. Aber es ist Teil des Spiels, dass Körper gegeneinander prallen. Das ist nun mal nicht nur ein Kontaktsport, sondern es ist ein Kollisionssport. Und dementsprechend müssen die Leute sich darauf vorbereiten. Ich möchte jetzt nicht hier derjenige sein, der sagt, alle auf die Knochen. Und was danach kommt, ist egal, weil ich weiß, wie viele schwere Verletzungen es gab und gibt. Aber trotzdem ist es Teil des Spiels, sich eins gegen eins durchsetzen zu können. Und ich finde auch, dass die Regel unheimlich schwer umzusetzen ist. Denn wann nimmt ein Spieler den Kopf runter? Beziehungsweise wann duckt er sich einfach nur zusammen, um sich zu schützen? Also das sind unheimlich schwere Situationen. Und das, was wir bei der Catch-Regel erleichtert haben, machen wir jetzt mit dieser Kopf-runter-Regel quasi wieder zunichte, weil dann gibt es wieder Diskussionen. Und im Endeffekt ist es so, wenn Spieler nicht bereit werden, sich da voll einzusetzen, dann werden sie der Ende falsch. Sie wissen alle, was für ein Risiko sie da eingehen. Sie wissen auch alle, was sie für ein Geld dabei verdienen können. Es ist teils ihres Jobs quasi auch vorbereitet zu sein, trainiert zu sein, um Verletzungen zu vermeiden. Natürlich kann man sie nicht immer hundertprozentig vermeiden, das sehen wir jede Woche. Aber Teil des Sports ist es auch, sich vorzubereiten und seinen Körper so zu stehlen und daran zu arbeiten, dass man möglichst wenig davon abbekommt. Irgendwas hat man immer, ja, blaue Flecken, Prellungen, Zerrungen, Stauchungen ist immer mit dabei, aber schwerwiegende Verletzungen sollen natürlich verhindert werden. Aber es ist eine ganz, ganz schwere Situation. Ich bin mal gespannt, wie die Schiedsrichter das überhaupt auseinanderklamüsern wollen, ob derjenige jetzt in den Verteidiger reingestolpert ist, weil er schon halb getackelt war, oder ob er den Kopf runternimmt und durch ihn durchrennen will. Sehe ich echt kontrovers, und ich kann da mit Patrick einhergehen und sagen, dass das echt schwer ist, und diese Regelverschärfung in dem Moment finde ich ehrlich gesagt nicht wirklich prickelnd. Ja, sehr schön zusammengefasst. Jetzt sind wir aber genauso gespannt auf die Antwort der nächsten Frage, die nämlich von Febu03 kam, und der fragt, ob du dir einen Einstieg ins Coaching vorstellen könntest, zum Beispiel bei den Adlern als Wide Receiver Coach. Also glücklicherweise habe ich ich bin ehrlich gesagt kein guter Coach. Da muss man auch ehrlich genug sein. Es gibt gute Spieler, die sind hervorragende Coaches. Es gibt schlechte Spieler, die sind hervorragende Coaches geworden. Umgekehrt genauso, dass nicht jeder gute Coach war auch ein guter Spieler. Dementsprechend, für mich ist es ehrlich gesagt nichts. Ich bin damals 1999, 2000, glaube ich, auch schon mal angesprochen worden und habe dann aufsichtsweise als Offense-Coordinator der Berlin Adler das gemacht. Bin allerdings auch ehrlich gesagt nicht ausgebildet dafür. Ich bin kein ausgebildeter Coach, ich habe keine Trainerlizenz und würde mich im Moment auch nicht in der Lage sehen, für die Leute einzuspringen, die sich da wirklich fortgebildet haben und eine Ausbildung genossen haben. Dementsprechend bin ich da realistisch genug. Ja, ich kann bestimmt dem einen oder anderen Receiver coachen, weil er auf seiner Position, wenn er Talent hat und wenn er Möglichkeiten hat, sportlich nach vorne zu kommen, ihm ein paar Tricks zu zeigen und ein paar Möglichkeiten zu geben. Ich habe ja immerhin lange noch auf der Position gespielt, aber ich würde mich selber nicht als Coach sehen und habe halt auch den Einstieg in dieses Coaching-Geschäft vor 10, 15 Jahren nicht gemacht. Ich bin eher derjenige, der drüber. Hab mehr den Überblick über das Gesamte, kann bestimmt das Spiel auch einschätzen, aber Schuster bleibt bei deinen Leisten und Coaching war nicht meins. Okay, aber wir haben gerade schon über die Berlin Adler gesprochen. Die sind auch Thema der nächsten Frage, und zwar von unserem Alex vom Barschlamp-Bericht kommt die Frage. Es kommt dieses Jahr wieder zum Treffen der alten Rivalen Berlin Adler gegen die Düsseldorf Panther. Leider nun der zweiten Liga. Ich denke, wir sind uns einig, wir würden die beide gerne wieder in der ersten Liga sehen. Unterschreibe ich. Haben beide Vereine eine Aufstiegschance? Und was denkst du über das Aufeinandertreffen? Wer hat den stärkeren Kader von beiden? Ist im Moment natürlich schwer zu sagen, weil ich habe bisher nur die Berlin Adler, die Panther nur von der Ferne aus beobachten können. Da ist einiges Gutes passiert. Ich glaube, die haben den Vorteil, dass sie letztes Jahr schon quasi die Talsohle durchschritten haben, die Adler jetzt gerade vor sich haben. Denn wenn man gerade abgestiegen ist, wie die Adler aus der GFL in die GFL 2, dann ist natürlich klar, dass es auch einen gewissen Aderlass gibt. Gerade die Spieler, die auf hohem Niveau gespielt haben oder spielen können, gucken sich dann auch um, woanders zu spielen. Und hier gibt es ja in Berlin im Moment genug Möglichkeiten, GFL zu spielen. Wir haben die Berlin Rebels, wir haben die Potsdam Royals, die auch direkt vor der Tür sind. Die spielen beide in der GFL dieses Jahr und sind auch beide ambitioniert. So, das wird ein sehr spannendes Rennen werden. Und die Jungs, die dann auch Richtung Nationalmannschaft oder ähnliches spielen, die sind dann halt auch ja leider nicht mehr bei den Berlin Adlern. Dementsprechend glaube ich, dass dieses Jahr ein echt hartes Übergangsjahr für die Adler wird. Die Panther haben Vorsprung, die haben dieses Jahr schon, glaube ich, ein bisschen besser zusammengestellten Kader und ein bisschen mehr Tiefe vor allen Dingen auch, haben sich auch an die zweite Liga erstmal wieder gewöhnt. Da muss man ja auch erstmal wieder mit zurechtkommen. Und die Adler müssen dieses Jahr erstmal ein bisschen was aufbauen. Also ich sehe die Panther dieses Jahr doch eher im vorderen Bereich der GFL 2. Die Adler müssen sehen, dass sie im Mittelfeld sich etablieren und durchatmen können und sich dann vor allen Dingen über Jugendarbeit, die im Moment wirklich sehr, sehr gut ist und sehr, sehr, sehr, sehr breit aufgebaut ist, aber wo halt auch noch viel Entwicklungsarbeit geleistet werden muss, sich in den nächsten ein, zwei Jahren dann wieder zurückfinden. Also die Adler haben zwar als Hashtag dieses Jahr ausgegeben Back to Glory, aber diese Glory wird vielleicht nicht gleich in diesem ersten Jahr kommen. Also der direkte Wiederaufstieg wird schwer. Ich möchte nicht sagen unmöglich, aber er wird wirklich richtig schwer und ein solider Platz im Mittelfeld der GFL 2 wäre gut. Die Panther, glaube ich, die werden eher um den Aufstieg mitspielen, also um die Position 1-2, um vielleicht mit Elmshorn sich prügeln und wer weiß, was Lübeck da vielleicht noch für eine Rolle spielt, aber ich sehe die Panther so deutlich vor den Adlern dieses Jahr. Was schwer genug ist zu sagen, muss ich sagen, dazu sagen. Ja, ich meine, jeder Packers-Fan weiß das auch, wenn es um die Vikings geht, gibt man nicht gerne zu, dass die eigentlich auch ein ganz gutes Team haben diese Saison. Genau. Und wer da, also da muss, kann ich auch ganz gut empfehlen, zu dieser Rivalität auch wirklich nochmal in Romans Buch reinzuschauen. Mit einer Freundin bei den Panthern und selbst bei den Adlern spielen, gibt es da doch so einiges zu erfahren. Ja, das war ein bisschen gut. Also sehr schön. Dann haben wir von BS31GOAT die Frage, die treibt einige um bei den Packers-Fans, was du glaubst, wie Aaron Rodgers denn jetzt in der neuen Saison zurückkehren wird, ob er auf demselben Niveau ist oder sogar die Frage von ihm, ob das Niveau noch höher sein wird bei ihm. Also noch höher kann man sich ja fast kaum vorstellen. Wenn man nur die reine Spielweise von Aaron Rodgers sieht, welche Fähigkeiten er hat, welche Fähigkeiten als Field General er da auf dem Footballfeld wirklich hinlegt, dann ist das schon echt schwer zu toppen. Diese Beweglichkeit, die Füße so schnell zu bewegen, aus Drucksituationen sich durch Drehungen, durch Bewegungen zu befreien und die Spielübersicht zu behalten, die hat er ja. Die ist ihm jetzt auch durch ein kaputtes Schlüsselbein nicht abhanden gekommen. Natürlich muss man gucken, wie die Wurfbewegung funktioniert, ob sie beeinträchtigt ist durch diese Verletzung. Ich glaube nicht, sonst hätten sie ihn nicht schon am Ende spielen lassen. Und er hat auf jeden Fall noch ein paar Jahre im Tank. Also wird er auf jeden Fall auch, denke ich mal, noch wollen. Weil wenn er nach einer Verletzung wieder zurückkommt, dann ist er motiviert. Dann ist er normalerweise fit genug, weil man lässt ihn nicht aufs Feld, nur weil er Aaron Rodgers ist und wenn er nur 50% bringt, dann würde man ihn auch nicht aufs Feld lassen. Dementsprechend glaube ich schon, dass er seine Leistungen erfüllen kann. Man muss bloß gucken, weil jede Verletzung hinterlässt so ein kleines Post-it im Gedächtnis, dass man also in ähnlichen Situationen dann nicht ängstlich reagiert, nicht zu vorsichtig reagiert und damit dann seine eigene Spielweise und sein Team schwächt. Also das, glaube ich, ist eine wichtige Sache heutzutage, haben aber viele Profisportler da schon sehr gute Betreuung, auch für den Kopf, also nicht nur für den Körper, sondern für den Kopf. Und Aaron Rodgers ist auf jeden Fall mental stark genug, diese Sache wegzustecken. Es hängt natürlich auch ein bisschen mit seiner Mannschaft zusammen. Er wird auf jeden Fall der emotionale und auch der sportliche Leader sein in diesem Team. Und wenn er nur annähernd Form der letzten Jahre rankommt, dann ist er auf jeden Fall ein Elite-Quarterback, der in den Top 5 der NFL sein wird. Aber wie gesagt, das Thema noch zu verbessern, seine eigene Leistung, das ist ja fast kaum möglich. Also wo soll er noch hin? Das ist ja schon ganz oben. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt schon bei Aaron Rodgers sind, würde ich dir direkt meine persönliche Frage anschließen, die ich noch dazu habe. Und zwar, ich meine, es wird ja immer diskutiert, wer ist der GOAT, wer ist der Beste von allen. Ich persönlich bin ja der Meinung, es ist schwer zu sagen, weil man nicht Quarterbacks, die ein ganzes Leben in einem Team gespielt haben, ist schwer zu sagen, okay, die würden in anderen Teams auch so gut sein. Deswegen lassen sich Brady und Rodgers zum Beispiel nur sehr, sehr schwer vergleichen. Aber was würdest du denn sagen? Welchen Quarterback würdest du haben wollen in deinem Team, wenn du so über alle Jahre hinweg allgemein einfach in seiner Bestform gefühlt einfach einen Quarterback aufstellen könntest? Ist es Rodgers, Brady oder vielleicht auch ein Joe Montana oder was denkst du? Ich wollte mich gerade rausreden, dass ich aus diesem Dilemma zwischen Rodgers und Brady und Joe Montana nehme. Es ist halt jeder Quarterback, der so lange dominant gespielt hat, hat natürlich den Anspruch, einer der allerbesten zu sein. Joe Montana hatte eine ganz andere Situation. Damals gab es die Salary Cap nicht, damals gab es noch ganz andere Regeln. Da wurde auch der Quarterback noch viel mehr durch die Gegend geschubst als heutzutage. Und er hat auch eigentlich mit einem relativ schmächtigen Körper alles gemacht, was er machen konnte und hat halt aus einer durchschnittlichen Mannschaft damals mit vielen anderen talentierten Spielern wirklich was Herausragendes gemacht und hat in seiner Zeit wirklich den besten Football gespielt als Quarterback. Nun spielen Rodgers und Brady zur selben Zeit, sind fast nicht ganz gleichzeitig, aber Brady ist noch einen Ticken länger in der Liga. Aber wenn man sieht, was die natürlich auch aus ihren Mannschaften gemacht haben, das muss man in dieser Gesamtentwicklung ja auch immer mit beachten. Brady hat natürlich ein paar mehr Ringe geholt. Ja, das ist als Fakt gesehen natürlich nicht schlecht, aber er hat auch von seiner Mannschaft, glaube ich, noch deutlich mehr Unterstützung bekommen. Das heißt also, er hat noch ein paar mehr Mitspieler gehabt, die im Schnitt dann herausragend waren. Gerade was so ein Typ wie Randy Moss, der dabei war. Dann hast du Gronkowski, dann hast du halt Julian Edelman, du hast Wes Welker in der Offense. Die haben eine sehr, sehr, sehr starke Offense-Line gehabt über die Jahre. Die hatten dann auch immer wieder Running Backs, die woanders nicht unbedingt durchgeschlagen haben, aber dann in dem System der Patriots eine wichtige Rolle gespielt haben. Und dementsprechend war das Gesamtbild New England Patriots anders aufgebaut, auch über Belichick anders aufgebaut, über die 17 Jahre, die jetzt zusammen dort coachen und spielen. Dementsprechend ist das auch wieder eine Sache, die kann man schwer vergleichen. Aaron Rodgers hat aus meiner Sicht, also das ist wirklich nur meine ganz private Sicht, ohne irgendeine Fanbrille aufzuhaben, aus seiner Mannschaft das meiste rausgeholt, wenn man sieht, mit wem er dann sonst gespielt hat an Talent. Ich möchte jetzt keinen Spieler hier irgendwie disrespektierlich behandeln oder ihn kleiner machen, als er ist. Aber wenn man überlegt, im Schnitt, glaube ich, hatte Aaron Rodgers nicht das Spielniveau oder Spiellerniveau, was die New England Patriots hatten an vergleichbaren Zeiten. Und dementsprechend ist die Leistung von Aaron Rodgers eigentlich fast noch höher anzusetzen, weil er immer wieder, und zwar jahrelang miteinander dafür gesorgt hat, dass seine Offense stark genug war, dass die Green Bay Packers in die Playoffs gekommen sind und Mike McCarthy ihnen natürlich auch so ein Verhältnis, ähnlich wie Belichick und Brady, aufgebaut haben. Die beiden wissen halt auch, auf welcher Seite des Playbooks sie gemeinsam rumblättern müssen und wo sie da sind. Und ich möchte eine Szene hervorheben gegen die Dallas Cowboys in den Playoffs 2016. Das war dieses letzte Ding, was er da noch auf Rodgers rausgehauen hat. Das war ja so ein halb improvisierter Spielzug, wo er dann auch im Hut angefangen hat, den Spielzug anzupassen und rumzumalen wie in einer Sandkiste und sagt, du läufst dahin, du läufst dahin, du läufst dahin. Das sind Fähigkeiten, die haben nicht viele Quarterbacks. Die hat er, die hat vielleicht noch Brady vielleicht nicht in dieser Art und die hatte Joe Montana, der hatte die genauso. Und dementsprechend muss ich sagen, das sind alle auf ihrem Level zu ihrer Zeit auf jeden Fall herausragende Quarterbacks und ich möchte mich nicht anmaßen, da einen über den anderen zu heben. Wenn man es rein nur von den Erfolgen sieht, klar, dann ist Tom Brady derjenige, der 5 Ringe am Finger hat. Selbst Joe Montana hatte nur 4, muss man ja auch mal so sehen. Aber spielerisch sind die drei alle drei auf einem Level und da kommen noch ein paar dazu, die nicht gut gespielt haben, aber längst nicht so. Ich meine, so ein Terry Bradshaw hat in den 70er Jahren 4-mal den Super Bowl gewonnen. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Oder so ein Johnny Unitas und alle so eine Jungs, die früher richtig stark waren, die kennt heute der, sagen wir mal, Durchschnittsfan gar nicht mehr unbedingt. Also da gab es immer wieder Zeiten und Eras, die Superspieler hervorgebracht haben. Und ich glaube auch, wenn man seine Karriere zurückblicken wird, wenn er dann eines Tages irgendwann mal aufhört, wird Aaron Rodgers ein ganz großer Stern am Himmel der NFL gewesen sein. Ja, auf jeden Fall. Also kann ich dir eigentlich in allem, was du gesagt hast, zustimmen. Gibt's absolut nichts dagegen zu sagen. Ich sag immer, Aaron Rodgers ist der größte aller Zeiten, aber andersrum, Brady ist der größte aller Zeiten, aber Rodgers ist der beste aller Zeiten. Aber da steht natürlich auch mein Packers-Herz so ein bisschen dahinter. Kann man verstehen. Jetzt habe ich so Packers, so 100% Packers bezogen noch eine Frage. Ich persönlich bin da immer so, ich entlarve mich da immer recht schnell als einer, der noch nicht so lange Football-Fan ist. Favre oder Rodgers? Oh, das ist auch eine schwere Situation. Natürlich die Geschichte Brett Favre am Ende nicht so ausgegangen ist, wie er es gerne gehabt hätte. Genau deshalb ist das so bei mir die Frage, die ich stellen wollte, weil ich persönlich bin vor allem von der Persönlichkeit von ihm kein Fan von ihm. Er hat zu den Vikings gewechselt, das ist ein riesiger Minuspunkt. Aber auch allein schon, wie er mit Aaron Rodgers umgegangen ist und auch wie er auch heute noch so, wenn man ihn in Interviews zusammensieht oder allgemein Interviews, wenn ihn jemand auf Rodgers anspricht, ist er da extrem schlecht gelaunt und das mag ich da zum Beispiel nicht so gerne. Ja, ich kann es auch anders nachvollziehen, weil ich bin, wie er ja vorhin schon gesagt hat, ein alter 49ers-Fan und dementsprechend habe ich damals in den 90er Jahren, als es dann auch immer wieder zu den Duellen kam, 49ers gegen Green Bay, natürlich auch nicht so gerne Richtung Wisconsin geguckt und war dann eher in San Francisco anhäusig. Ja, Brett Favre ist ein schwieriger Charakter in der Hinsicht, sagen wir mal, schwieriger Charakter als Aaron Rodgers. Natürlich war der Umgang mit ihm, also mit Brett Favre, von der Vereinsführung vielleicht nicht das allerbeste, aber andersrum war die Situation mit Aaron Rodgers von Seiten Brett Favre natürlich auch nicht so ganz ohne. Dass er dann ausgerechnet natürlich noch zu Minnesota gewechselt ist, hat dann nochmal richtigen, ja, das war der Tropfen auf dem, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber am Ende des Tages muss man natürlich auch sehen, es ist ein Business, es ist ein Geschäft. Ja, das ist mein damaliger Head Coach von Berlin Thunder, Wes Chandler, hat mir damals mal einen sehr schönen Spruch gesagt: Hey, nothing is really personal, it's just business. Also nimm es nicht zu persönlich, sondern denk dran, das ist ein Geschäft und dementsprechend am Ende des Tages entscheiden Zahlen über einen weiteren Vertrag oder entscheidet auch dein Auftreten über einen weiteren Vertrag. Also wenn du dich vernünftig verhältst, dann kriegt man auch immer eine Lösung. Ich persönlich finde vom Spielertyp her und auch von der Persönlichkeit her Aaron Rodgers angenehmer als Brett Favre. Hat zwei Gründe. Einerseits war er damals der Gegner von meiner Mannschaft und auch das Gesamtverhalten mit schwierigen Situationen war Brett Favre, glaube ich, eher unangenehm im Vergleich zu Aaron Rodgers. Ah, sehr schön. Jeder Packers-Fan, der das hört und die warmen Worte über Aaron Rodgers werden jeden freuen, glaube ich. Dann auch jetzt als letzte Frage dieser Rubrik, die würde ich gerne stellen, ist mir aber auch erst im Laufe dieses Podcasts gekommen. Du hast so wunderbare Sachen über GFL und wie man das alles machen könnte gesagt und du hast Erfahrung in Pressearbeit bei den Thunder und so weiter. Könntest du dir in ferner Zukunft denn selber mal eine Rolle als Funktionär im deutschen Football vorstellen oder ist das für dich vollkommen ausgeschlossen? Du bist nicht der Erste, der das fragt. Habe ich mir gedacht. Ja, ich habe in meiner Zeit schon einige Anfragen gehabt. Im Moment kann ich ganz ehrlich sagen, nein, ich habe keine Zeit dafür. Ihr habt ja vorhin schon meinen normalen Tagesablauf mal angefragt, beziehungsweise auch meine Energie, die ich wo wie reinstecke. Also ganz ehrlich, solange ich in dieser Form irgendwie in der RAN-NFL-Berichterstattung drin bin, kann ich mir das körperlich, geistig und auch zeitlich nicht vorstellen, da irgendein Funktionärsamt zu übernehmen. Was später kommt, muss man gucken. Ich meine, ich habe jetzt die Hälfte meines Lebens verstanden. Mal sehen, was ich in der zweiten Hälfte noch mache. Also von daher würde ich nie Nein sagen, nie obligatorisch ausschließen. Aber ich habe auch schon Angebote hier in Berlin, im Verein und auch im Verband dann irgendwann dankend abgelehnt, weil mir die Gesamtstruktur dort nicht gefallen hat. Also wenn das Umfeld stimmt, wenn genug Ideen da sind, auch vernünftige Konzepte und ich glaube inzwischen einschätzen zu können, was aus meiner Sicht vernünftig ist und was nicht und was man schon probiert hat und was man vielleicht probieren könnte und vor allen Dingen auch, wie vernünftig Fördergelder oder allgemein Gelder eingesetzt werden können, dann kann man darüber reden. Aber erstens ist es im Moment nicht mein Ziel und zweitens hätte ich im Moment auch keine Zeit dazu. Reden kann man über vieles und ich gebe auch gerne meinen Senf dazu ab, wenn ich gefragt werde oder wenn mich jemand einlädt und darüber zu sprechen, auch mal länger als einen Tag, kann man das bestimmt alles machen. Aber erstens habe ich auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Zweitens sind nicht alle Ideen, die ich habe, müssen nicht gut sein und umsetzbar sein. Aber ich glaube, dass ich das ein oder andere Pünktchen Erfahrung inzwischen gesammelt habe und weiß, in welche Richtung man gehen muss. Es steht allerdings und fällt alles mit einem vernünftigen Team und das hätte ich im Moment auch gar nicht zur Verfügung. Aber vielleicht kann ich ja irgendwann mal Teil eines vernünftigen Teams sein. Von daher im Moment nein, später mal gucken, vielleicht. Wobei man doch auch ganz ehrlich sagen muss, also mit dem Gehalt, was Huber bekommt, ist doch so ein bisschen was drin, oder? Also Ja, ganz ehrlich, wenn die Zahlen so sind, wie sie jetzt gerade dargestellt werden, könnte ich mir das schon vorstellen für das Geld. Aber das Problem ist, dann wärst du ja alleine. Dann musst du auch das, was er alles alleine macht, auch alleine machen. Und das macht keinen Sinn. Und es fördert ja auch den Football nicht. Also da würde ich gerne auf mein Gehalt verzichten, wenn man damit den Football fördern kann. Ich verdiene dann mein Geld lieber noch mit anderen Sachen und gebe meine Erfahrung, meine Meinung dazu. Aber dafür braucht man mir nicht 100.000 Euro im Jahr geben, obwohl ich nichts dagegen hätte. Wenn sie da wären, würde ich sie noch nehmen. Kein Problem. Ja, wunderbar. Roman, wir haben dich jetzt auch körperlich und geistig lange in Beschlag genommen. Wir wollen dafür an dieser Stelle, nämlich am Ende des Podcasts, ganz, ganz herzlichen Dank sagen. Es war super, dass du dabei warst. Du hast echt richtig tolle Sachen erzählt, nicht nur über RAN NFL und was so dein Tagesablauf ist, sondern grundsätzlich Football, Packers, Aaron Rodgers. Wir sind total begeistert und können an dieser Stelle nur Danke sagen dafür, dass du dabei warst. Sehr gerne. Und hoffen natürlich auch, dass alle, die das dann später hören werden, jetzt in wenigen Tagen, wenn es fertig ist, Spaß daran haben, wie wir auch hier diesen Abend. Und Nick, ich denke, das siehst du genauso, oder Nick? Auf jeden Fall. Also ich muss mich auch nochmal ganz doll bedanken. Vielen Dank, dass du das möglich gemacht hast, dass wir hier mit dir quatschen können. War ein schöner Talk, denke ich. Ich denke, wir haben Spaß gehabt. Die Zuschauer werden, beziehungsweise Zuhörer werden hoffentlich auch ihren Spaß dran haben. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, wen würdet ihr gerne mal bei uns im Packers Talk hören? Dürft ihr euch gerne an uns wenden, schreibt uns auf Twitter, schreibt uns im Discord-Server, da haben wir eine extra Rubrik für Feedback zum Packers Talk, oder schreibt uns auf der Website, schreibt uns eine Mail, schreibt uns irgendwo, wo ihr uns finden könnt. Wir sind auch bei Facebook für die Leute, die da vielleicht ein bisschen aktiver sind. Schreibt uns einfach irgendwo, schlagt uns vor und dann schauen wir mal. Vielleicht sind die ja auch so offen wie Roman und machen das hier mit. Und dann können wir auch mit denen einen schönen Abend verbringen. Und zu guter Letzt. Wir versprechen nichts, aber wir versuchen es. Genau. Das ist immer eine gute. Vielleicht darf ich auch noch ganz kurz. Genau, und zu guter Letzt würde ich jetzt Roman nochmal das Wort geben. Roman, du hast das letzte Wort. Das ist nett von euch, danke. Ich finde es sehr toll, dass ihr euch da so engagiert und vor allen Dingen eure Freizeit da in Sachen Football so mitbringt. Da seid ihr ein Glück ja nicht ganz alleine, sondern ihr habt ja auch genug Leute, die inzwischen die Farben Grün und Gelb da gerne sehen und eure Informationen vor allen Dingen auch aufnehmen. Und mich freut vor allen Dingen, dass es inzwischen in Deutschland ganz viele Leute gibt, die über Football reden. Da gibt's ja massig inzwischen Internetauftritte und Facebook-Accounts und Twitter-Accounts, die sich um Teams und so etwas bemühen. Ich freue mich, dass ihr vor allen Dingen als Packers-Fans auch immer so schön treu bei mir dann mal die Kickoff-Show vorbeischaut und den Chris Höp, den grüße ich hiermit ganz herzlich. Der freut sich natürlich auch wahnsinnig. Wir haben ja schon gesagt, wir werden nochmal reden. Es gibt ja in der Offseason immer den ersten Dienstag im Monat, wo unsere Kickoff-Show läuft, bei Facebook auf meinem Fan-Profil oder auch bei Twitter unter die Kickoff-Show. Und da werden wir auch noch von euch natürlich mal was haben. Und wir sind froh, dass ihr da draußen seid, dass ihr Fans Football mögt. Und mir macht das wahnsinnig viel Spaß, mit euch zu interagieren. Also wenn ihr Fragen und Ideen an mich habt, natürlich auch immer gerne. Ihr findet mich bei Facebook und Twitter. Und sonst findet ihr mich spätestens im September bei RAN NFL wieder. Und ich hoffe, wir sehen uns alle nochmal irgendwann auch live und real. Das würde mich sehr freuen. Uns auch. Und ja, wir freuen uns auf all die Projekte, die da noch kommen und auf die Kickoff-Show und alles Weitere. Nochmal herzlichen Dank von unserer Stelle auf jeden Fall. Tschüss und viel Spaß beim Anhören dieses Podcasts. Genau. Ciao. Von mir auch nochmal vielen Dank fürs Hören dieses Podcasts. Kleiner Hinweis, weil Roman es gerade meinte, persönlich treffen. Schaut mal auf Twitter, wir haben auch momentan unser Packers Germany-Treffen noch angekündigt. Vielleicht ist da noch was Interessantes dabei. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.